was soll das heißen? Da spukt's. Mein Vater hat das alte Haus beim Kartenspiel gewonnen mit ein paar Assen im Ärmel. Aber sonst absolut ehrlich. Und ich will das Haus jetzt abreißen lassen, verdammt nochmal, und ein Luxushotel hinbauen. Jawohl, das will ich. Aha. Aber ich hab's doch selber gesehen, Herr Doktor von Schneidebart. Mhm. Da kam eine alte Rüstung auf uns zu und keiner war drin. Die war sozusagen unbewohnt. Humperdinck hat es auch gesehen. Nicht wahr, Humperdinck? Jawohl, das stimmt, Ede. Ich selbst habe Humperdinck gehört, wie er es gesehen hat. Humperdinck bist doch du, du Trottel. Ach so? Also, Jungs, so kommen wir nicht weiter. Ihr müsst dann nochmal hin und das auskundschaften. Hm. Wär doch gelacht, wenn ich ein Haus, das mir gehört, nicht abreißen lassen könnte. Zumal, wenn da nur ein alter Säufer und ein kleines Mädchen drin wohnen. Ja, das wäre doch gelacht. Aua! Edi tritt mich doch nicht immer. Also, bitte, Jungs, ihr geht heute Nacht nochmal dorthin und findet raus, wie dieser Ritterspuk zustande kommt. Ist das klar? Ja, nur nochmal in das Spukhaus. Ja, natürlich! Ja, jawohl, Boss. Was du heute kannst verschieben, das lass nicht bis gestern liegen. Also, raus jetzt! Ihr beide seid doch noch für die Müllabfuhr zu dämlich. Aber er hat's ja nicht so gemeint. Er wollte sagen, was du gestern kannst besorgen, das besorgst du auch noch morgen oder so ähnlich. Warum habe ich euch zwei bloß eingestellt? Ich muss wohl betrunken gewesen sein. Also bitte, bitte, geht jetzt. Ich werde das wohl selber in die Hand nehmen müssen. Was du selber in die Hand kannst nehmen, das lass nicht bis gestern schweben. Ha? Er wollte damit sagen... Raus! Besser, Opa. Du trinkst zu viel. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber weißt du, Thekla, er gibt einfach nicht auf. Wer? Kurt Schneidebart Junior, der Immobilienkönig der Stadt. Er hat einen Brief geschrieben. Da steht drin, er glaubt nicht an Geister und will das jetzt selbst untersuchen. Mist. Ja, er will hier sein Hotel hinbauen. Koste es, was es wolle. Um den Spuk, wie er schreibt, zu entlarven, kündigt er einen mitternächtlichen Geisterstunden-Überraschungsbesuch an. Bei dem Spuk's wohl. Um Mitternacht bin ich ja nicht mal da. Da spiele ich doch Nachtportier im Hotel zum armen Ritter. Aber ich bin da. Ich werde ihm schon in die Suppe spuken. Oh, du bist ein tapferes kleines Mädchen. Aber einen Kurt Schneidebart Junior schaffst du nicht. Na, ich hab ja noch jemanden, der mir hilft. Ach, du lieber Himmel. Du sollst doch nicht so viel trinken, Opa. Ja, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Guten Morgen, Kinder. Morgen, Kinder. Ich habe euch etwas mitzuteilen. Ich habe geheiratet und heiße jetzt nicht mehr Frau Schlotzke. Ich heiße jetzt Frau von Quimpft. Quimpft, ganz recht. Frau von Quimpft. Also bitte wollen wir es mal versuchen. Gut. Guten Morgen, Frau von Quimpft. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ihr bekommt heute einen neuen Mitschüler. Er steht vor der Tür. Wolle man reulassen? Er ist übrigens Türke. Dann nicht. Na, na, na, ich hole ihn jetzt. Komm rein, mein Junge. Muftata, Muftata. Ruhe! Das ist Eugen, euer neuer Mitschüler. Engin, mein Name ist Engin. Ruhe! Ruhe! Das ist kein Grund zum Aufruhr. Also, wo setzen wir Eugen, Engin denn hin? Hä? Hm? Wer möchte ihn neben sich sitzen haben? Dorothea. Nö. Irgendwo muss er ja schließlich sitzen. Bei mir. Die Sanne kann ja zur Doro rüber. Oh, wunderbar. Eugen, Engin, willst du uns jetzt etwas über deine Heimat erzählen? Über Deutschland? Nein. Ich dachte, über die Türkei. Die kenne ich nicht, bin hier geboren. Nun ja, wir werden jedenfalls gut miteinander auskommen, vorausgesetzt du machst, was ich dir sage. Ja, und nun zum schönsten Gedicht, das uns unser guter Goethe geschenkt. Danke, Engi. Ich heiße Engi. Bitte, Thekla. Ich bin Thekla. Ein Gleiches. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Lauschen wir dieser Ruhe. Engin, wir lauschen jetzt dieser Ruhe. Eugen, ruhig sein. Ich war's doch gar nicht. Hey, Eugen, was hast denn da für ein Pausenbrot? Das heißt Falafel und ich heiße Engin, ist das klar? Eugen, Falafel, Eugen, Falafel. Angenehm, ich heiße Engin Asal. Bist du auch Türke? Quatsch, du bist der Türke, wir sind die anderen. Stimmt, ihr seid die anderen. Ey, soll denn das heißen, wir sind die anderen? Du bist der andere. Wie man's nimmt. Also hör mal zu, wenn du frech werden willst, dann nicht hier, dann tragen wir das irgendwo anders aus. Was? Eine Mutprobe, nur du und ich. Wenn du Mom hast, im Riedwäldchen, nur du und ich, heute Nacht, um Mitternacht. Hey, was steht denn ihr hier zusammen? Schließt ihr Freundschaft? Ja, das Gegenteil. Also um Mitternacht, nur du und ich, im Riedwäldchen. Ich werde da sein. Wollt ihr euch duellieren oder was? Kleine Mädchen halten sich da raus, ja? Das geht nur uns Männer was an. Also, abgemacht. Oh mein Gott, ihr seid doch bekloppt. Männer mit 12. Was machst du denn hier? Auf dich aufpassen. Das kann ich alleine auf mich aufpassen. Auf zwei allerdings nicht. Und außerdem sind nur Bob und ich hier verabredet. Mit dem werde ich allein fertig. Das glaube ich dir sogar, aber ich traue dem Bob nicht. Der kommt bestimmt nicht alleine. Warum bist du eigentlich so nett zu mir? Weil du mich lässt. Bob, bist du da? Ich bin hier. Und ich bin hier. Und ich bin hier. Scheiße. Hab ich's dir nicht gesagt? Die wollen dich wirklich alle machen. Aber ich hab auch noch jemanden mitgebracht. Einen guten Freund. Kommst du? Komm, komm, nein. Wenn ich grün so bist, dann schwer mich bleiben. Darf ich kurz vorstellen? Donnerwetter. Und das ist Engin, ein Türke. Nenn ihn bloß nicht Eugen. Gegen Türken oft weiß ich gekämpft. Aber der ist in Ordnung, glaub mir. Ich kenne ihn aus... Türke, was ist? Zeigst du dich oder bist du ein Feigling? Feigling im Ein? Das darf nicht sein! Oh ja! Halt ihr euch, Feigemäppeln! Außer der Großvater, bis mich der Mut anfragt, gibt's nicht ich auch mit deren drei von euch. Ey, voll die Rüstung da. Der schwingt hier ein Schwert, hat hier wohl eine Schraube locker. Hey, kannst mich doch jetzt nicht alleine lassen mit dem Verrückten in der Ritterrüstung. Doch, können wir. Von einem wild gewordenen Blechbüchse hast du nichts gesagt, Bob. Klapp dein Rüstung doch alleine. Was? Läuft ihr feigen Memmen? In alter Zeit war's ich. Hilfe, der Donnerwetter sind die ausgebüxt, beziehungsweise die hast du ganz schön in die Flucht geschlagen, Donnerritter. Ei, Olden meint, ist dieses nicht, was Freund den wackeren Ritters machen? Da muss ich mich wohl auch bedanken. Ist das dein Vater, Thekla? Nö, ein sogenannter Urahn, der spukt schon seit 500 Jahren herum. Und das glaubst du? Jo. Von alters her der Brauch es ist, den Held zu laben nach der Schlacht. Drum Horido und Hussein, so Wahrheit nun die Miet im Feind. Also gut, heute hast du ihn dir wirklich verdient. Also, Engin, wir sehen uns ja morgen in der Schule. Wenn ich mal was für dich tun kann, sag mir Bescheid. Mach ich. Aber sag mal, du meinst doch nicht wirklich, das ist ein Geist? Sagen wir so, ich weiß es, okay? Okay. Schon da, der Schneidebart? Keine Ahnung, ich habe gestern Nacht auf jemanden aufpassen müssen. Ach, dieser Mensch, dieser Unmensch. So ein richtig guter Typ, Engin heißt er. Ist ein Türke. Der wird uns noch das Dach unterm Hintern wegziehen. Oh, meine Flasche Eierlikör ist ja schon wieder leer. An den haben sie sich nur zu dritt rangetraut. Aber ich hatte ja unseren guten Freund dabei. Und Opa, du trinkst zu viel. Ja, wenn man nur wüsste, wann der hier aufkreuzt. Och, ich lade den bestimmt bald mal ein. Den Schneidebart? Hä? Heute, liebe Kinder, wollen wir uns mit einer der schönsten Balladen beschäftigen, die unser guter Schiller uns hinterlassen. Also, wir spannen eine Schnur mit einem Glöckchen dran von der Haustür in dein Zimmer. Dann wachst du auf, wenn er kommt. Dieser Schneidebart. Opa macht sich solche Sorgen. Ach, du schaffst ihn schon. Und mit deinem Donnerritter sowieso. Also, wenn deine Schnur funktioniert und wenn der Donnerritter nicht gerade blau ist und wenn ich die Erde bin, dann ja. Lichtschalter. Mal die Taschenlampe anknipsen. Ah, hier. Die Sicherungen rausgedreht. Na, da wollen wir mal sehen, was die sich sonst noch so einfallen lassen. Was soll das? Es war doch gerade erst Mitternacht. Seltsame Uhr. Die schaue ich mir mal genauer an. Nanu, ein Kind in der Uhr und ganz weiß im Gesicht und in einem Totenhemd. Und das soll der ganze Spuk sein? Ganz rauskommen, Kleine. Ich weiß doch, was hier gespielt wird. Was ist das schon wieder? Das ist ja der berühmte Ritter. Oh, der soll nun mal kommen. Der Schneidebart ist nicht so leicht rasiert. Ah, Sie sind das, Ihr alter Suffkopf. Ich muss sagen, die Ritterrüstung steht Ihnen ziemlich gut. Man sieht so wenig von Ihnen, Herr von Mottenstein. Nur das Pappschwert wirkt ein bisschen lächerlich. Ja, schwer scheint scharf zu sein. Hören Sie, Herr von Mottenstein, wenn Sie mir etwas antun, dann werde ich Sie verklagen. Ich habe die besten Anwälte in der Stadt. Wo bin ich hier hingeraten? Das sind doch Verrückte. Meine Taschenlampe, meine Taschenlampe. Ich sehe ja nichts mehr. Bloß raus hier! Halte du die Schwelle nie verlässt, nie soll dein Fuß in mir betreten. 500 Jahre es hat gebraucht, um einen deines Schlags zu treffen. Hinfort mit dir! Im Schädel steig ich! So ihr Lächeln mir entgegenbrückt. Hilfe! Hilfe! Wo ist denn hier der Ausgang? Scheiß, hier brennt! Oh, Gott sei Dank, hier. Warten! Hilfe! Hilfe! Lasst mich gehen! weg! Ein Spukschloss! Aber ich komme wieder! Ich komme wieder! Das hast du super gemacht, Donnerritter. Ich meine, wunderbar. Und die Idee, alle Ratten im Keller einzusammeln, die war absolut spitze. Der traut sich so rasch nicht wieder her. Oh nein, du wolltest doch nicht mehr ohnmächtig werden. Du bist doch jetzt mutig, denke ich. Außerdem müssen wir die Ratten wieder in den Keller zurückbringen. Oh je. Was ist denn, Opa? Dieser Brief. Eine Kündigung. Hier, lies selbst. Sehr geehrter Herr von Mottenstein. Ja. Freundlichen Grüßen. Der ist ja von dem Schneidebart. Ja, das Ekel ist zufällig auch der Besitzer vom Hotel zum armen Ritter. Das hat er selbst nicht einmal gewusst, dass ihm das Hotel gehört, so viel wie der hat. Und meine Nachtportierposten bin ich damit los. Ach, Opa, ich hab dir immer gesagt, du sollst weniger trinken. Hier steht's ja, diese ganzen leeren Eierlikörflaschen. Ja, aber irgendwann waren sie mal voll. Außerdem, der hätte jeden Grund gefunden, mich zu feuern. Aber sag mal, Thekla, du siehst so müde aus, war was? Nö. Unerhört. Jawohl. Lächerlich. Jawohl. Ede. Jawohl. Humperding. Jawohl. Könnt ihr eigentlich nur was anderes sagen als jawohl? Jawohl. Oh, ihr halbgaren Hammel, ihr hirnrissigen Hornochsen. Ich will jetzt endlich diesem Spuk ein Ende setzen. Also setzt ihr ihm gefälligst ein Ende. Ihr bringt mir die Rüstung. Und zwar noch heute Nacht. Jawohl. Jawohl. Finde ich aber ganz schön mies von dem Halsabschneidebart, dass er seinen Onkel gefeuert hat. Wovon bezahlt er denn jetzt eure Miete? Das will er ja gerade, dass wir die Miete nicht mehr bezahlen können. Dann ist er uns los. Eschek, Abdal. Was heißt das denn? Ein Blödmann. Ha, das stimmt. Aber alles in der Stadt gehört ihm doch nicht. Zum Beispiel das Arbeitsamt. Die haben dem Opa einen neuen Job vermittelt. Jetzt ist er Nachtwächter im Museum für alte Geschichte. Oh, klasse, dann können wir nachts da mal hin. Ist bestimmt spannend, so ohne Besucher. Und alles dunkel. Und die alten Schwerter. Und Kanonen. Und Skelette. Ich grusel mich jetzt schon. Schon wieder Schmierkäse. Engin, willst du tauschen? Falafel gegen Schmierkäse? Na, meinetwegen. Nichts sehen. Mach mal die Taschenlampe an. Oh, der hat mich bloß mit dir gestraft. Hm? Komm jetzt ans Werk. Und wenn's da drin doch spukt? Du hast doch gehört, was der Boss gesagt hat. Entweder wir kommen mit der Rüstung oder überhaupt nicht. Dann sollten wir besser gleich überhaupt nicht kommen. Was meinst du? Ach, komm jetzt. Erstmal müssen wir die Tür aufkriegen. Du bist manchmal so umständlich, Ede. Hallo? Ist jemand zu Hause? Aua! Bist du völlig übergeschnappt, oder was? Wir machen hier einen Bruch, kein Kaffeekränzchen. Ach so. Vor was? Ede, warum machst du die Tür zu? Du kannst mich doch hier draußen nicht allein lassen. Was ist denn los? Oh, warum machst du die Tür zu? Er hat doch die Tür gar nicht zugemacht. Oh! Wer dann denn? Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Ede, mach die Tür auf! Du musst drücken! Ede, du musst zücken und ich flieg. Wo laufen wir denn hin, Ede? So weg wie möglich unbedingt. Halt! Der Boss. Dem können wir nicht ohne Rüstung unter die Augen treten. Eine Rüstung muss her, also... Gehen wir zurück ins Haus? Globetrottel! Das Haus kann mir gestohlen bleiben. Die Rüstung klauen wir woanders. Rüstung ist schließlich Rüstung. Wir gehen einfach ins Museum für alte Geschichte. Mhm. Haben die denn jetzt auf? Also, weißt du, es ist wirklich rührend, wie dämlich du bist. Wir steigen da ein. Du meinst? Na klar. Hab vor Jahren da schon mal einen Tollenbruch gemacht. Kenn mich dort aus. Todsicherer Einstieg. So sicher wie der Tod? Halt die Schnauze! Na? Na? Hab ich's nicht gesagt? Ging doch echt Paletti, hm? Wenn's nur nicht so finster wäre. Oh, du hast doch die Taschenlampe, dann knipp sie eben an. Ach, Ede, du hast immer so gute Ideen. Und? Was siehst du jetzt? Dich. Oh, Idiot! Leute mal nach rechts, etwas höher. Da steht sie nämlich, die Rüstung. Oh, ho, ho, ho, ho. Spukt die denn auch? Natürlich nicht. Aber dann nützt sie dem Boss doch nichts. Ach, hör doch auf zu denken und mach dir lieber Gedanken darüber, wie wir das Ding hier wegkriegen. Darf ich sie anziehen? Wen? Ho und he und potterhü. Seit Ames Arm und Mutterbrust, ich hatte ein Begehr. Zu fechten um der Jungfer Hand. Den schwarzen Ritter zu beläuen, zu streben nach dem heiligen Gral. Oh! Ich hau's um! Nein, ich hau dich um, wenn du jetzt nicht sofort darauf steigst, dieses gottverdammte Ding runterholst und meinetwegen auch anziehst, damit wir endlich abhauen können. Ja, Ede. Danke, Ede. Mhm. Oh, au, oh, oh, oh, oh. Verzeihung, war das dein Fuß, Ede? Mhm. Aua, aua, aua, aua. Ah ja, wie ich mir gedacht habe. Eine stinknormale Ritterrüstung. Blech, nichts als Blech. Eine leere Konservenbüchse. Und keine Spur von Spuk. Aber das kriege ich raus, wie die das technisch gemacht haben. Und die Rüstung bleibt erstmal hier. Aha. Fällt das nicht auf, wenn die fehlt? Aua! Auffallen? Fehlen? Wem? Wo denn? Dem Museum für Alte. Aua! Wenn du mich jetzt nochmal trittst, Ede, demissioniere ich. Was soll das heißen? Museum. Was soll das heißen, demissionieren? Ich trete zurück. Oh, ihr beiden Vollidioten! Hört auf mit eurem Kleinkrieg! Und sagt mir, wo diese Rüstung herkommt. Nun, ja, also, diese da kommt aus dem Museum für alte... Ja, seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Ich, ein angesehener Bürger dieser Stadt. Und lass ins Museum einbrechen. Er, das war er. Eine schöne Suppe, die du mir da wieder eingebrockt hast. Humperdinck. Das ist überhaupt nicht wahr. Ach, Versager seid ihr alle beide. Also, bis das Museum wieder aufmacht, habt ihr gerade noch 4 Stunden Zeit, das Ding zurückzubringen. Ich kann nur beten, dass euch niemand gehört und gesehen hat. Sonst gnade euch Gott. Keine Angst, Boss. Der hat wirklich nichts gehört. Wer, Gott? Nein, er meint den Nachtwächter mit dem weißen Schnauzer. So ein Alter, der, glaube ich, neu war. Er trinkt Eierlikör. Gelabet, er hat sich am Ei des Liköres und tief war sein Schlaf wie die Brunnen zu Sidon. Oh, das fehlt mir gerade noch. Bibelsprüche. Aber Moment mal. Neuer Alter ist der Nachtportier? Mhm. Und mit dem weißen Schnurrbart? Aha. Und der trinkt Eierlikör? Ja. Das wäre ja der Gipfel. Hat er schon wieder einen Job gefunden? Wer? Der Blasius von Mattenstein. Moment mal. Das wäre gar nicht so übel. Und doch ist das Übel mannigfaltiger als die Sünden der Karameliter, welche lagern. Ach, halt doch die Schnauze! Korinther 2, Vers 3, Strophe 8. Mit einem Einbruch ins Museum wäre der Alte von Mottenstein endgültig geliefert. Und dann kriegt er nirgends mehr eine Stelle als Nachtwächter. Wer? Schnauze! Eine schöne Bescherung. Meine kostbarste Rüstung wird mir unterm Sie wissen schon weggestohlen. Und mein Nachtwächter sieht und hört nichts. Ich kann mir das nicht erklären. Na, schweigen Sie! Sie waren betrunken! Das waren Sie! Das kommt davon, wenn man nicht alle Personaleinstellungen selbst vornimmt. Aber feuern werde ich Sie eigenhändig. Darauf können Sie sich verlassen. Oh je, schon wieder. Ach, schweigen Sie! Und gerade diese Rüstung... Das einzige Exemplar aus dieser Epoche, das es auf unserem Planeten noch gibt. Eine solche Katastrophe ist mir in meiner gesamten Amtszeit noch nicht passiert. Aber Sie schaffen es in einer Nacht. Immerhin auch eine Leistung. Nach! Schweigen Sie! Schulz! Herr Direktor. Der Verlust beziffert sich auf mehrere hunderttausend Mark und 23 Pfennige. Na, verschonen Sie mich doch jetzt mit Zahlen, Schulz. Wir müssen dafür sorgen, dass die Presse nicht erfährt. Das wäre die zweite Katastrophe. Gerade jetzt, wo man uns die Zuschüsse kürzen will. Jawohl, Herr Direktor. Ich werde tun, was ich kann, Herr Direktor. Können Sie nicht einmal ein bisschen mehr versuchen, Schulz? Und Sie? Sie, für Sie wird das noch ein Nachspiel haben, Sie. Nachtwächter, Sie! Könnten Sie mir nicht noch mal eine Chance geben, Herr Direktor? Was soll ich Ihnen geben? Eine Chance. Noch eine Chance? Damit auch noch das Schwert Salomonis gestohlen wird? Oder die Jade-Katze der Pharaone tut, tut, tut? Direktor! Schulz! Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Ein Wunder. Ein Wunder. Mich wundert gar nichts mehr. Die Rüstung. Was ist denn jetzt schon wieder mit der Rüstung? Die ist wieder da. Da, wo? Dort, wo sie war. Wo war sie? Dort, wo sie ist. Sie tragen Tüte! Drücken Sie sich etwas genauer aus. Ach, kommen Sie doch einfach mit, Herr Direktor. Das ist ja nicht möglich. Ist aber wahr, denn sie ist da und nicht nur das. Ja, was denn noch? Schauen Sie doch hin, welch ein Gewinn. Wie meinen? Na, das Scharnier von dem Visier. Das was? Das Scharnier vom Visier, das ist hier. Was wollen Sie damit sagen? Das Scharnier vom Visier, das war nicht hier, es fiel ab im Turnier. Das Scharnier vom Visier, das fiel im Turnier, ist wieder hier? Oh, welch Pläsier! Oh, Jod, oh, oh, oh, Jod, oh, hey! Schulz! Oh, Verzeihung, Herr Direktor. Dürfte ich Ihr Augenmerk dann noch auf die Brust lenken? Nein, nicht auf meine, auf die der Rüstung. In neuem Glanz erstrahlt das Originalwappen von Karl dem Kahlen. Das ist einmalig in der Welt der Wissenschaft. Wer hätt's geglaubt? Sie war geglaubt. Nur geliebt. Das Scharnier, das Wappen in meinem Hause. Eine Weltattraktion, eine Sensation, eine Subvention. Jetzt wollen wir die Presse haben. Und dann hat er mich nochmal in sein Büro gebeten und mir gedankt. Oh. Ja, und ich habe gesagt, Ja, mit Rüstungen kenne ich mich eben aus. Ja. Und dann hat er mich befördert zum Obernachtwächter und Rüstungsexperten mit Pensionsberechtigung. Super. Ja. Klasse. Jetzt haben wir wenigstens keine Geldsorgen mehr. Aber irgendwie frage ich mich doch, wie kommt unsere alte Rüstung ins Museum? Wie? Steckt ihr etwa dahinter? Och. Wart ihr gestern Nacht auch im Museum, als der Raub passierte? Och. Na, aber jetzt muss ich gehen. Obernachtwächter und Rüstungsexperte von Mottenstein zur Stelle. Dürfen wir mit? Wollt ihr nicht mal eine Nacht schlafen, hm? Nö. Na gut, dann könnt ihr mich wenigstens wecken, falls ich was versäume. Na, aber die Flasche lässt du hier, Opa. Ja, ich lass die Flasche schon, aber sie lässt mich nicht. Das ist auch nicht zu fassen. Jetzt ist der Trottel nicht nur nicht entlassen. Nein, der ist auch noch befördert worden. Von welchem Trottel spricht er? Sei doch still. Aua! Der bringt es noch fertig und lässt mein schönes, altes, völlig unnützes Haus unter Denkmalschutz stellen. Dann ist aber zappenduster, das kann ich euch sagen. Der Mann muss weg. Oh, Mord? Ach, Quatsch! Wir sind doch nicht von der Mafia. Sind wir nicht? Ich habe immer gedacht... Aua! Wir haben andere Methoden. Ich sage euch, von Mottenstein muss fliegen. Und er wird fliegen. Ihr zwei brecht nochmal ins Museum ein. Mhm. Aber diesmal holt ihr gefälligst etwas, was nichts und niemand so schnell ersetzen kann. Ist das klar? Mhm. Also keine Klopapierrolle, Boss? Jawohl, keine Klopapierrolle. Etwas Unersetzliches. Sie meinen die Liebe einer schönen Frau? Nein, nicht die Liebe einer schönen Frau! Der riesig, der Dinosaurier. Sogar der kleinste Knochen ist so lang wie mein Arm. Wie der wohl ausgesehen hat, als er noch gelebt hat. Also lebend möchte ich dem nicht begegnen. Psst, sei still. Was ist? Schnell, wir verstecken uns hinter dem Vorhangbaum. Da sind doch die beiden Knackis von gestern. Ja, psst. Da wären wir also wieder. Wieso? Wir sind doch immer. Oh, das ist doch jetzt unwichtig. Also, was nehmen wir mit? Es muss was Unersetzliches sein. Es muss den Nachtwächter den Kopf kosten. Wer aber im Frevel schwinget das Schwert Salomonis, den wird sengen der brennende Busch. Und die Fluten zerschlagen sein Haupt. Mose, Kapitel 23, Vers 18. Ist das nicht Jesaja, Kapitel 18, Vers 23? Ach. Quatsch! Jetzt stauben wir was ab. Ja, wie wär's denn damit? Das ist so schön staubig. Tja, spinnst du? Das ist doch eine Kanone aus dem 30-jährigen Krieg. Ja, das passt doch. Wozu? Keine Ahnung. Naja, die kriegen sie wohl kaum ersetzt. Dann nimm du sie mal schön. Huckepack war ja deine Idee. Die wollen wieder was klauen. Vielleicht wollen die auch ein Museum für alte Geschichte aufmachen. Sag mal, war das ein Witz? Fast. Aber denen werden wir die Suppe schon versalzen. Schließlich ist ja auch noch der Donnerritter da. Super. Spuk nach dem Museum. Auch stark. Jetzt klappern die Skelette. Du Edel, ihr habt doch lieber eine leichtere Idee. Was? Warum nehmen wir nicht eine von diesen Bällen? Bällen? Kanonenkugeln? Da können wir auch gleich Klopapier. Hat da nicht was geklappert? Soll ich mal fragen? Quatsch! Leuchte mal hier rüber. Huch! Ein Monster! Blödsinn! Nur so ein totes Skelett von so einem Urviech, Dinosaurier oder sowas. Wie wär's denn damit? Ach, Schnapsidee! Aber wir bräuchten doch nur einen einzigen Knochen zu nehmen. Zum Beispiel den da. Hilfe! so musste es ja kommen. Soll ich die Knochen wieder einsammeln? Ja! Nein! Lass sie so liegen. Ist doch auch gut. Dafür kriegt der Nachtwächter bestimmt eins aufs Dach. Das Urviech brüllt! Quark! Was du nicht sagst. Mach doch mal Licht, aber die Taschenlampe. Dann zünd ein Streichholz an. Das ist eine zündende Idee. Ach so, für verfluchte Kanone. Du, Ede? Ja. Ich glaub, die Lunte brennt. Die was? Ich hab aus Versehen die Zündschnur angesteckt. Oh! Du warst nicht schlecht als Gespenst, Thekla. Ja, und dein Geheul war ganz gar fürchterlich. Und du, Donnerritter, bist sowieso unbezahlbar. Was freilich? Was hat euch gedünkelt? Die Aufgabe ist getan. Jetzt geht man sie hinaus und schweift durch die Nacht. Ja, tschüss und danke. Im Moment brauchen wir dich nicht mehr. Sag mal, wo ist der Opa eigentlich? Naja, ich hätte schon eine Ahnung. Also Opa, jetzt aber mal Klartext. Warst du das in der Ritterrüstung? Ich weiß nicht, wovon du redest, Thekla. Ich war in meiner Portiersloge und habe, das muss ich allerdings gestehen, habe etwas die Augen zugemacht und nachgedacht. Dann gibt's diesen Donnerritter also wirklich? Wow. Ja, natürlich. Was denn sonst? Von alters her, es ist der Brauch zu ruhen und zu rasten nit, ehe Memmenschuld getilget ward. Er muss eben die Scharte auswetzen, dass durch seine Feigheit vor 500 Jahren ein ganzes Dorf dem Erdboden gleichgemacht wurde. Deshalb spukt er immer noch herum, der arme Ritter. Aber ich denke mir, bald ist sein Sündenkonto wieder auf Null. Engen, Thekla, jetzt schlafen Sie endlich. Bleiben diese beiden Blödmänner nur. Ja, Schneidebart. Hallo, Boss. Von mir auch. Was ist los? Wo seid ihr? Auf dem Weg nach Honolulu. Was? Da gibt's wenigstens keine spukenden Ritterrüstung. Und spuckende Kanonen. Aber dafür lauter Touristen mit fetten Brieftaschen. Nicht wahr, Humper Dink? Wie schon Ezekiel sagt. Kapitel 3, Vers 18. Diese Versager. Diese Obertrottel. Warum bin ich nur mit so einem Pack geschlagen? Aber geschlagen gebe ich mich noch lange nicht. Ich nicht, Herr von Mottenstein. Schulz, die Damen und Herren der Presse können jetzt kommen. Jawohl, Herr Direktor. Welch ein erhebendes Gefühl. Die weltweit einzige. Meine Damen und Herren, schön Sie zu sehen. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, Ihnen die einzige, vollständig erhaltene und sorgfältigst restaurierte Rüstung aus dem 15. Jahrhundert zu präsentieren, wie sie am Hofe Karls des Kahlen getragen wurde. Außerdem können wir Ihnen mitteilen, dass unser mutiger Nachtwächter, Herr Blasius von Mottenstein, den Raub eines unersetzlichen Dinosaurierknochens... Halten Sie Ihren Mund! Das ist mein Triumph! Ja, ich denke, es gäbe ein wunderbares Bild, wenn ich mich kurz neben die Rüstung stellen würde. Ja, so. Danke, danke, danke. Meine Damen und Herren, auch unser Ritter, der lang Verblichene, dankt es Ihnen. Und nun vielleicht noch ein paar Großaufnahmen von dem kostbarsten Stück dieser Rüstung, dem kompletten Visier. Ich öffne es einmal für Sie. Ja, so. Was war denn das? Schulz! Möchte ich auch mal werden. Oder besser vielleicht nicht. Ach, nee, danke. In 501 Jahren noch herumspucken, das wäre nichts für mich. Nein, es ist ein Fluch für Ware. Gleichwohl, die Gläser sollen klingen, denn dass ich hier euch traf, ein Segen ist's, spricht Blasius von Mottenstein. Wenn du dich doch auch an gespritzten Apfelsaft gewöhnen könntest, Donnerritter. Vielleicht in 1000 Jahren. 500 reichen nicht. Und was stimmt einem Geiste besser an als Geist des Weins? Aber sag mal, Donnerritter, deine Aufgabe hast du doch jetzt erfüllt. Du musst doch gar nicht mehr spucken. Die Scharte von damals hast du doch längst ausgewetzt. Ei, freilich. Holde Thekla, Maid und tapfer Turkengin. Erlösen könnt ich sein vom Fluch der Spuks, gewiss allein. Allein was? Allein nachdem ein halb Jahrtausend nahezu ich gespukt und Qualen litt und die Erlösung sehnt, verspür ich itzo just Plaisir, ein Geist zu sein von heut und hier. Was wär auch die Erlösung mein? Tot, wie die Maus am End zu sein? Ich sag euch, Thekla, Engel mein, gönnt noch ein wenig mir Plaisir. Lasst, gute Freund, ein wenig noch verweilen mich. Es ist zu schön. Tom, tom. Gerne. Money makes the world go round, the world go round. Ja? Herr Schneidebart. Frau Hartzahn, warum denn so leichenfahl? Es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Die Steuerfahndung. Nein. Haben Sie es nicht in der Zeitung gelesen? Ach, Herzhähnchen, nun machen Sie es nicht so spannend. Sie wissen doch, ich lese keine Zeitungen. Ich lasse lesen. Unser Lieblings- und Hassobjekt. Wie was? Unsere kostbarste Immobilie. Was? Wie? Das Haus Mottenstein. Wie? Was? Soll unter Denkmalschutz gestellt werden. Was? Wie? Nein! Doch. Wer ist denn auf diese Schnapsidee gekommen? Ein gewisser Amtmann Müller. Oh, dieser Hornochse. Der weiß wohl nicht, dass ich seinen Baudezernenten in der Tasche habe. Denkmalschutz. Dann könnten wir die alte Kiste ja wirklich nicht mehr dicht machen und unser schönes 100-Betten-Hotel hochziehen. Ja. Wo doch jetzt der große Ring mit fünffachem Zubringer gebaut wird. Mhm. Frau Hartzahn, machen Sie mir eine Verbindung mit Baudezernent Birne. Dieser Amtmann Meier, also der fliegt. Der fliegt, und zwar achtkant. Müller, Amtmann Müller. Das ist doch jetzt unwichtig. Der fliegt. Und aus Mottenstein samt Opa, Kind und Ritterspuk wird Platz gewalzt. Das wird nicht mehr möglich sein, Herr Schneidebart. Warum denn nicht? Mit Herrn Dr. Birne habe ich bereits gesprochen. Sagen Sie bloß, der Schorsch will da nicht mitmachen. Amtmann Müller ist schon zur Presse gegangen. Sein Vorschlag, Haus Mottenstein unter Denkmalschutz zu stellen, fand einhelligen Beifall. Also gut. Diesen Schulze oder Metzger werden wir schon kleinkriegen. Machen Sie mir eine Verbindung mit Marseille. Sie wissen schon. Jean Le Pennier. Jawohl, Chef. Amtmann Becker und will mir, Kurt Schneidebart Junior, in die Suppe spucken. Dem hinterhältigsten, gemeinsten und niederträchtigsten Immobilienhai der Stadt. Ah, mein lieber Jean, wie geht's dir? Oui, oui, Kurt Schneidebart, dein alter Kumpel. Jean, hör mir jetzt zu. Ich brauche einen Killer, einen guten Mann, einen Profi. Ja, ja, ja, ja, oui, oui, Mord. Einer muss aus dem Weg geräumt werden. Und wie ist der Name? C. Deville. Und das ist ein 100%iger Profi? Oui. Ja, dann gib mir die Nummer. Die Nummer! Hurra! Hier ist sogar ein Foto von dem Amtmann Müller. Guck mal, Opa. Zeig hier. Ach Gott. Der trägt ja noch einen Kneifer. Was denn das, ein Kneifer? Na, diese Brille ohne Bügel. Du klemmst sie dir einfach auf die Nase. Kneift das denn nicht? Ja, etwas. Darum heißt das Ding ja auch Kneifer. Komisch. Kneifer, das ist ja fast wie Mittelalter. Na, immerhin wird der Amtmann Müller uns ein für alle Mal den Schneidebart vom Hals halten. Gott sei Dank. Na, besonders mutig sieht er ja nicht aus. Ja, auch kleine, schmächtige und völlig nichtssagend aussehende Menschen können äußerst mutig sein. Ja, ja, wenn Sie gerade mal wieder Eierlikör getrunken haben. Du? Jetzt werd aber bloß nicht frech, du. Und im Übrigen, ich trau dem Schneidebart nicht. Der heckt bestimmt trotzdem was aus. Ja. So, bitte. Ah, Monsieur Deville. Oh, pardon. Madame Deville. Was dagegen? Nein, nein, natürlich nicht. Mein Name ist Cruella de Ville. Mein Künstlername, versteht sich. Versteht sich, versteht sich. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ja, also, man sagte mir, Sie seien ein Profikiller. Sagen wir, wer mich besser bezahlt, lebt länger. Gut, sehr gut. Und Sie machen auch das ganze Programm? Ich meine, entführen, erpressen, foltern, zersägen... An der Haustür klingeln und wegrennen. An der Haustür klingeln und wegrennen kostet extra. Sie sind mein Mann. Pardon? Oh, Verzeihung, ich meine meine Frau. Also, ich will Ihnen den Auftrag mal erläutern. Ein gewisser Amtmann Huber will ein Spukhaus unter Denkmalschutz stellen, das mir gehört. Und das ich abreißen lassen und ein Hotel hinbauen will. Der Mann muss verschwinden. Und er muss vorher einen Griff in die Stadtkasse tun. Nicht wahr? Dass er entehrt ist. Sie verstehen. Die Sache mit dem Denkmalschutz muss ein für alle Mal vom Tisch. Ich verstehe. Und dann sollten die jetzigen Bewohner dieses Hauses auch noch verschwinden. Natürlich geräuschlos. Ein alter Mann, ein kleines Mädchen und ein sogenanntes Gespenst in einer Ritterrüstung. Gespenst in Ritterrüstung? Gekostet extra. Das habe ich mir gedacht. Also gut, übernehmen Sie den Auftrag? Wäre ich sonst Ihr? Gut, sehr gut. Erlauben wir vom Amt für Denkmalschutz Hilfe! Uns... Was erlauben Sie sich, mein Herr? So eine Unverschämtheit! Was habe ich getan? Aber doch nicht Sie. So ein Rohling im Korridor hat mich in den Intern gekniffen. In den... Wie? In den Intern. Aber bei Ihnen bin ich sicher, nicht wahr? Ja, schon. Sie wünschen... Ein Zigarett gefällig? Ich rauche nicht. Ist auch gesünder. Oh, vielleicht ein Schlückchen französisch Cognac? Nein, danke. Ich trinke nicht. Oh la la, noch gesünder. Sie sind doch Amtmann Müller. Ja. Mögen Sie wenigstens Frauen? Eigentlich schon. Hm. Dann Sie essen bestimmt ein Stück Schokolade, nicht wahr? Süßes für den Süßen. Wenn Sie meinen, danke sehr. Ist aber eine sehr bittere Schokolade. Schlaf gut, mein Süßer. Die Schokolade war die ungesündeste von allem. Und jetzt ab mit dir in die Postsack und zur Stadtkasse. Das war der erste Teil von meinem Auftrag. Wunderbar. Und Sie sind absolut sicher, dass er sicher ist, unser Amtmann Müller? So sicher wie ein Baby in einem Löwenkäfig. Das muss begossen werden. Frau Harzahn, bringen Sie mir den eisgekühlten Champagner und zwei Gläser. Sie sind wirklich eine Teufelin, Madame de Ville. In allen Zeitungen steht, was für ein Schwein dieser Amtmann Müller war. In Wirklichkeit ist er ganz nett. Ah, aber Sie bringen ihn doch um die Ecke, oder? Um welche Ecke? Oh, Verzeihung. Ich meine, Sie bringen ihn doch um und lassen seine Leiche verschwinden. Natürlich. Dafür bezahlen Sie mich ja. Richtig, ja. So. Ah, der Champagner. Danke, bitte. Frau Harzahn. ...1952er Dom Pérignon. Man muss Feste feiern, nicht wahr? Wenn die Gegner fallen. Sehr witzig. Das ist ein Laurent Perrier Grand Cru von 1951. Und er ist nicht kalt genug. Ja, aber wenn Sie das Glas so zwischen Ihre Hände nehmen, dann wird der Champagner doch noch wärmer. So. Unglaublich. Der Champagner wird ja zu Eis. Zwischen Ihren Händen. Wie machen Sie das bloß? Kalte Hände. Das ist alles. Das ist alles. Nun also, Prosit. Auf Ihren Erfolg. A votre santé. Wie bitte? Auf Ihre Woll. Ah. Jedenfalls, solange Sie mich nicht alles bezahlt haben, nicht wahr? Ach so, ja. Dann Prost. Also... Bitte, Sie essen ja das Glas und den Champagner. Warum nicht? Sie haben doch noch ein paar Gläser in Reserve, oder? Natürlich. Zu später Stunde. Wir haben ein Problem. Und das heißt Schneidebart. Ei, bald mein Schwert ich erst geschmied. Es schneit den Bart als wie die Brust. Wir glauben nämlich, dass er hinter dem Verschwinden von Antmar Müller steckt. Ja, dass er ihn entführt hat oder sowas. Und dann geht uns der Denkmalschutz flöten. Wie? Wo? Ein Denkmal schützt eine Flöte? Könnt ihr das näher wohl erläutern, Mine? Das Haus Mottenstein. Wenn der Amtmann Müller es nicht unter Denkmalschutz stellt, dann baut der Schneidebart hier sein Hotel hin. Was heißt Hotel auf Altdeutsch? Herberge. Eben, eine Herberge. Ganz freilich. Ich verstehe. Es geht einmal mehr um diesen Frevelbuben, welcher der schwarze König abgenannt. Wir müssen das Haus retten, verstehst du? Und deshalb diesen Amtmann Müller finden. Ja, ja. Die Antwort auf die Frage deucht mich liegt in vergangener Zeit. In meiner Zeit so, mit Verlaub. Der Schneidbart rührt von all das her. Drum müsst ihr kommen mit. Frisch an, 500 Jahre zurück mit mir. Du meinst... Die Antwort finden wir im Mittelalter? Trotz, ja. Kommt nur des Wichsen alte Zeit, der wackere Turk, der holde Maid. Wie sollen wir das denn anstellen? Eine Zeitreise. Du, der spinnt. Geh mir's auf. Dies Wort vernahm ich wohl. Wie könnt ihm der Gedanke, ich spinne gar. Sie spinnen doch der Frauenwerk mit Franz dem wackeren Rittersmann. Schon gut, schon gut. War ja nicht so gemeint. Aber wie, Donnerritter, wie sollen wir beide denn ins Mittelalter gelangen? Das soll eure Sorge nicht sein. Vertraut mir nur, dann wird euch alles kund. Also, Thekla, ich geh erstmal schlafen. Wir sehen uns dann morgen. Ich auch. Tschüss, Donnerritter, und schmied nicht so laut. Gut Nacht, ich wünsch. Wir sehen uns in der alten Zeit. Ja, ja, schon gut. Also dann, gute Nacht und bis morgen. War eine Schnapsidee, ehrlich. Der findet den Amtmann Müller bestimmt nicht. Ja, glaub ich auch. Aber was machen wir denn dann? Keine Ahnung. Erstmal schlafen. Naja, das ist auch keine Lösung. Aber vielleicht träumen wir ja wenigstens was Schönes. Und vielleicht fällt uns im Traum was ein. Hoffentlich. Nanu, wo bin ich denn jetzt? Bin doch gerade erst eingeschlafen. Da muss das ein Traum sein. Na, mal sehen, was er bringt. Hilfe! Es ist nur ein Ross, wo Hunden meint. Jetzt nennt es öfter gar in meiner Zeit. Ein nützliches Tier, dem Menschen brave Leben, setzt sich gleich der Hafer steht. Donnerritter, und du bist auch hier, Engin. Ja, ich frag mich nur, mach ich jetzt mit in deinem Traum oder bist du in meinem? Keine Ahnung. Die Landschaft kommt mir ja so bekannt vor. Aber hier sind viel mehr Bäume und weniger Straßen. Ich sehe überhaupt keine Straße. Freilich. Wege nur es gab bei uns. Der eine ist hier wohl neben. Drum auf und hurri do und hussali. Im Städtchen Wattenstein, ihr Olga. Ein ganzes Städtchen, das so heißt wie du? Ei, wohl. Einst war der Zehenfürst Echidi, bevor der schwarze König satt niederbrannt. Wer ist denn das, der schwarze König? Sein Name ist Barbarsicarius. Seid kundig ihr des mittleren Lateins? Nee. Das kriegen wir erst in 2 Jahren. Komm, so will ich's übersetzen euch. Barbarsicarius meint Schneidebart. Wie? Der ist hier? Doofe Typen gibt's immer, nur die Guten sterben aus. Er ist der schwarze König, der grausamste der Feind. Mein Mottenstein hat er geplündert und gesenkt, dann neu errichtet. Weil ich's weiß, Und nicht fürs Volk, oh nein, für seinesgleichen, für schwarze Ritter, die die Braun befreuen. Na, das kann ja heiter werden. Nur ein Haus, er hat lassen starren. Es ist meins, fürwahr, aus Mottenstein. Darauf spitzt er, selbst sich einzunisten, mit Adlerhorst, mit Trunzburg zu erbauen. Da, das Ortsschild. Mottenstein ist durchgestrichen und dafür hat jemand Barbar Sicarius hingepinselt. Unkundig des Lateins und doch nicht gar so falsch. Barbar Sicarius als Schneidebart. Sicarius dagegen Mörderbart. Also, wenn das alles nur ein Traum ist, okay. Aber wer hat sich den bloß ausgedacht? Du hast doch nicht etwa Angst, Engin? Angst? Ich? Ich kenne nicht mal das Wort. Oho. Hinein ins gute, alt, ins schlechte neue Bockenstein. Und horrido und unverzagt. Oh ja, tohoho. Lieber nicht. Diese Kinder in sonderlich gewandelt sind. Na, freilich gut, Frau Mart. Wie geht solch Zeug? Niemals handelt. Das ist kein Zeug. Das ist eine echte Diesel. Und sie hat eine 501er an. Zeug, mein Kleidungsdienst. Allerdings, es wird verwundersam, wie ihr gewandelt seid. Doch das lässt ändern sich. Kommt zu mir. Okay, hoffentlich sitzt es nicht zu knapp. Das war wieder mal ein Scherz, oder? Wie viel man es nimmt. Pralle Äpfel, reife Birnen, dazu den Geist des Weines für ein paar Kreuzer nur. Ah, Dorten, haget uns Genüsse. Lass gehen uns hin zu Ruhme Marketenderin. Na, die sieht aber genau aus wie eine Hexe im Märchen. Ah, schöne Kind. Ei, brave Kind. Kommt nur zur Ruhme Marketenderin und nehmt den Apfel als Geschenk. Hier, esst. Ist nicht schier wie gemalet er, so flammend rot und saftig an den Biss. Sollen wir den nehmen, Thekla? Lieber nicht. Kennst du das Märchen von Aschenputtel? Die wird mit so einem Apfel vergiftet. Das ist nicht Rotkäppchen? Ja. Vielen Dank, Frau Marketenderin. Aber wir sollen nichts essen zwischen den Mahlzeiten, sagen unsere Eltern. Unsere Eltern? Wer soll denn das sein? Dann eben nicht, ihr Rabenkind. Doch wird dem wackeren Rittersmann vielleicht ein Fläschlein Weingeist gütlich sein? Vorsicht, Donnerritter. Die sieht aus wie eine alte Hexe. Ich würde das nicht trinken. Sollst auch nicht trinken, Leute, meint. Da kommt es voll den Kaffee zu sein. Allein den wackeren Rittersmann wohl. Reich sie mir nur das Fläschlein. Was soll es denn zu kosten? Nehmt hin, als wie geschenkt. Dem Ritter Tugendsam steht's zu, der wacker für uns hat gekämpft. So wird sie kein Geschenk nicht machen, der Tugend. Donnerritter! Recht so, Herr Ritter, und prosit! Dass euch der Trunk der Lete Mund, das wahrlich wünsch ich euch. Lete, was ist das denn? Keine Ahnung, aber bestimmt nichts Gutes. Ja, küsst mich uns. Und mehr davon, man sollte haben. Donnerritter, du wolltest doch nicht mehr ohnmächtig werden. Ei, in dem Ritter nicht bekömmt der Geist des Weins, der ihm kredenzt. Was kann die Mumme-Marketenderin dazu? Komm, wir müssen ihn wegbringen. Da war bestimmt was in dem Wein. Wie denn? Ich meine, wie sollen wir ihn denn mitsamt der Rüstung wegbringen? Und wohin? Ins Haus Mottenstein, das gehört ihm ja. Hier kann er jedenfalls nicht liegen bleiben. Nimm du den rechten Arm, ich nehme den linken. Und dann aug. Ganz praktisch, diese mittelalterlichen Häuser. Du kommst mit einem Schürhaken genauso gut rein wie mit einer Büroklammer. Ich hab gar nicht gewusst, dass du das kannst. Dass du Talent zum Einbrecher hast. Komm, wir bringen ihn ins Wohnzimmer. Ich denke, er lebt im Keller. Aber doch nur als Gespenst, nicht in seiner eigenen Zeit. Oder war das jetzt wieder einer von deinen Scherzen? Keine Ahnung. Also. Schwer. Ich hab mal gelesen, wenn die im Mittelalter so eine Blechbüchse anhatten, dann mussten die mit so einer Art Kran aufs Pferd gehievt werden. Und wer mit so einem Ding am Leib einmal umfiel, der stand nicht so schnell wieder auf. Jetzt wundert mich nichts mehr. Siehste? Aber jetzt gibt's natürlich ein ganz anderes Problem. Wie kriegen wir ihn wieder wach? Tot ist er jedenfalls nicht. Ich höre sein Herz schlagen. Keine Ahnung. Er ist der Einzige von uns, der sich in dieser Zeit auskennt. Ohne ihn kommen wir nicht weit. Ey, jetzt halt aber mal an. Ich denke, das ist ein Traum. Dann erledigt sich doch alles von selbst. Traum oder nicht Traum? Irgendwas müssen wir tun. Oder willst du einfach hier rumsitzen? Nö, aber vielleicht passiert ja was. Zum Beispiel, jemand klopft an die Haustür. Ich sehe schon. Es ist also doch dein Traum und nicht meiner. Tja, dann gehe ich mal aufmachen. Hallo. Hallo? Holla. Was wohl der Türgebrech, dass sie so ächzt? Dieweil bedürftig ich Almosen ich von dero Jugendsam erbitt. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Ich bin Türke. Na, Almosen ich von dero... Türke? So waltet eures Amts. Kuriert die Tür. Jetzt verstehe ich noch weniger. Aber wenn Sie es noch mal langsam und deutlich... Ich bin zwar ein Narr, Jungherr, doch närrischer noch erscheinet ihr. Also, so kommen wir nicht weiter. Komm einfach rein, dann reden wir weiter, okay? Okay? Gibt es den Narren auch die Häuser, Herr? So, hier geht's lang. Ob lang, ob kurz, es ist eines mir. Es sind nur gefüllt Beutel oder Bauch. Ich glaube, wir brauchen einen Dolmetscher, beziehungsweise Übersetzer. Das soll die Thekla machen. Dolmetsch? Thekla? Ein Narr ist fremd dem anderen Narren nicht. Doch dieser hier treibt's gar zu bunt. Zu essen kriegst du was. Und zu trinken auch. Ich weiß zwar noch nicht genau was, aber komm. Oh, ob Narr, ob nicht. Die Botschaft kömmt an. Schon hüpft mein Magen aus dem Grab und Frühling wird's in meinem Sinn. Hier bringe ich dir den, wie sagst du? Narr. Den Herrn Narr. Er hat Hunger. Und Durst er hat. Es ist, ach, leidlich mein einziger Besitz, Hunger und Durst zu haben. Ei, setz dich nur und lass gut sein. Hunger und Durst werden bald befriedet dir. Ey, du kannst das ja wirklich. Ich meine, den Slang sprechen. Ist auch nur eine Art von Deutsch. Wenn man lang genug mit dem Donnerritter verwandt ist, lernt man das. Aber wo kriegen wir jetzt was zu essen her? Ich glaube nicht, dass es hier sowas wie einen gut gefüllten Kühlschrank gibt. Ein kühler Schrank? Absonderlich. Ein warmer käme mehr zu Pass. So viel ich weiß, hatte man im Mittelalter sowas wie eine Vorratskammer. Vielleicht findest du dort was. Okay. Ich mache mich auf die Suche. So. Sag doch, Herr Nahe, wir wollen etwas aufklären, was vielleicht mit dem Schwarzen König zu tun hat. Der Schwarze König? Dreimal das Kreuz ich schlag, dass er mich nicht dran schlägt. Der Schwarze König ein Unhold ist und lacht nicht einmal über meinen Witz. Doch nicht der Schwarze König ist's, der dreut Gefahr. Sein Kämpe wohl der Schwarze Ritt. In 1000 Schlachten blieb er unbesiegt, soll schlechthin unbesiegbar sein, ihn zum Turnier ihr fordern müsst. Doch rät's euch nicht, der Schelm. Ihr könntet gleich zum Fenster euch ins wilde Wasser oder sonst hinstürzen. Das ist ja interessant. Der Schwarze König, der dieses Land knechtet, hat einen schwarzen Ritter. Und der holt ihm die Kastanien aus dem Feuer. Typisch Schneidebart. Wie bitte? Schon gut. Also, sobald unser Ritter wieder erwacht, soll er den schwarzen Ritter zum Duell herausfordern. Wie macht man denn das? Man trägt den Fehdehandschuh in sein Zelt, wirft ihn ihm vor die Füße und sagt, der Ritter Dugendbold, er sind auf Sühn, stell er sich ihm im wackeren Kampfe, er für er. Oder so ähnlich. Das machen wir. Und wenn der Donnerritter noch pennt, schnallen wir ihn einfach aufs Pferd und verschnüren ihn gut. Dann kann er nicht einmal Angst haben. Er merkt ja nichts. Ah, so? Aber wir müssten uns verkleiden, Engin und ich. Des Knappentracht ich kleidsam fänd. Denn närrisch ist das Wams, das itzt ihr tragt. Geschenkt. Und wo kriegen wir so einen Federhandschuh her? Da mag der Narr zur Hülfe sein und weisen auch den Weg zum schwarzen Ritt. Den Handschuh trage ich hier im Gürtel allzeit bereit, dem schwarzen König einen Feind zu machen, weil er nie meine Scherz belachen wollt, wie es brauch ist zwischen Narr und Herr. Ah, hier, der Knabe kömmt. Leicht bringt der gute Kund, was Durst und Hunger anbetrifft. Hast du die Vorratskammer gefunden? Ja. Und? Was ist drin? Ein schimmeliges Stück Brot und eine tote Maus. Nein. Nein. Das esse ich nicht. Was ist? Wer wird die nächste Maus? Auf das im Flug ich sie zerteile. Verzeiht nur bitte, Herr Schwarzer Ritt. Zwei knapp mit Sach stehen vor dem Zelt. Und? Ist das Grund, man täglich üben muss zu stören? Werf mir eine Maus, auf das ich sie zerteile. Sie sagen, ein weißer Ritter sei im Land, der zum Turnier euch fordern möchte. Ha! Wagt's noch einer denn? Die Traute, Traum! Führ sie herein, na, bitt sie nur. Nen Federhandschuh nehme von ich auf. Knapp, zeigt euch und zeigt euer Begehr. Rümpf! Mach du das, Engin. Du bist wenigstens ein echter Knappe. Ich meine Knabe, hier. Was soll ich mit dem Handschuh? Rümpf! Ich kann den Slang nicht, tut mir echt leid. Ich bin nur mit einer Message hier, okay? Also, wir sind mit einer Message hier. Und ich sehe schon, ihr versteht nur Bahnhof. Kannst du das nicht übernehmen? Bahnhof, das ist mein Bahnhof. Okay. Bahnhof. Herr Ritter Schwarz sind Boten nur. Gesandt von unserem Herrn, dem Weißen Ritt. Er fordert zum Duell euch in die Schranken. Maus! Wie bitte? Ach du Scheiße. Ein weißer Ritter. Ei. So. Ja. Ein Ritter euch den Fehdschuh wirft, der keine Maus und nicht so leicht besieget ward. Ich meine wird, also sein wird. Zu besiegen sein wird. Mist, jetzt stimmt das Versmaß nicht mehr. Also hier, nehmt hin den Handschuh vor die Füße. Ei, Mut her hat, der zarte Knapp. Auch wenn die Rede sein, ich knapp versteh. Doch eins versteh ich wohl. Mich fordert ein Rittersmann. der noch nicht weiß, dass unbesiegt ich bin. Ja. Na, das kann ja noch kommen. Ich nehme an, es gibt ein Turnier. Und nichts weckt Freude mehr in meinem Herz, dass ich nicht habe, als justo dies. Turnier, Turnier, Turnier! Nimm auf den Handschuh, knappe Mann. Dann wirf die nächste Maus. Wie geht's schnell weg hier, Engel? Was, der Narr? Das Witz noch schmaler als er selbst. Was sucht ihr hier? Wer hieß ihn kommen zum Turniere? Meine Niere, es geht immer mehr an Sie. Die Recht, wenn ich zwei Edle sehe, die fecht. Mein schwarzer König. Du Narr, siehst in mir einen deiner Zunft, hm? Wie närrisch war's, dass ich nicht gleich die Köpfe ließ, als nur noch Gähnen mir dein Witz entlockt. Die Zungen, die witzlos nur, auf ewig wäre sie verstummt. Wohl wahr, Herr König. Allein, dass sie noch lebt, die Zunge, sie ficht mit allem, was ihr droht. Dürft das Duell ich euch wohl kommentieren? So sei's. So gleichermaßen Schal, wie meine Ritter allesamt besiegt. Schal, sagt ihr? Ei, ich hoffe, der hält ihn warm, der Schal. Die Niere mein und auch mein Knie, die sagen mir, es könnte heute schneien. Blutrote Flocken, achtet nur. Ja, ja. Oh nein, schnell, er wacht schon auf. So besteht er das Turnier nie, ängstlich wie er ist. Wo bin ich? Engin, hilf mir, schnell aufs Pferd mit ihm, bevor er merkt, was läuft. Was ist los? Wo guckst du denn hin? Wer, ich? Hola, Adrio! Könntest du dich mal von dem Bockfräulein loseisen und mir helfen, den Ritter aufs Pferd zu setzen? Du bist doch nicht etwa eifersüchtig? Wer? Ich? Huhu, dich selber, mittelalterliche Zicke! Also doch eifersüchtig. Oh, ist mir schlecht. Aua! Oh, mein Fuß! Geschieht dir recht. Los jetzt, aufs Pferd mit ihm. Soll ich rasch garn und die Trompeten weisen, bereit zu sein zum Trauermarsch, wenn euer schwarzer Ritter fällt? Jetzt kommt der Witz dich doch noch an, du Narr. Sprich weiter so, dann lache ich gar noch über dich. Ein Narr sagt mehr als 1000 Worte. Doch still, schon höre ich der Hufe hallen. Nicht möglich ist's. Noch fehlet ja die Rede, mein. Oh, lasst sie sein. Was fällt dir ein? Es ist Brauch doch, dass der König spricht. So schreibet lieber ein Gedicht. Der schwarze Ritter naht. Nun ist zu spät. Oh, Missetat! Ist er fest verteut? Dann drück ihm die Daumen, Thekla, dass er's schafft. Ich hab Angst. Von mir aus kann der Traum jetzt aufhören. Ach was, unser Donnerritter schafft ihn doch im Schlaf. Aber wenn die Lanze des Schwarzen besser trifft, als unser Seil hält? Dann können wir immer noch aufhören zu träumen. Oh je. Hey! Der weiße Ritter jetzt. Starr sitzt im Sattel er, als könnte ihn aus der Ruhe nix bringen. Warte nur, Balde, ruhet er auch. Tüdelü, tüdelü, tüdelü. Jetzt. Oh nein, daneben ging der erste Stoß. Auf beiden Seiten, welch ein Trost. Doch ha, beim zweiten treffet er die mit. Nie ward besiegt mein schwarzer Ritt. Puh, das ging ja noch mal gut. Da, jetzt stellen sie sich wieder auf. Ich kann nicht hinsehen. Na, mach doch die Augen zu. In einem Traum. Oh, oh, wieder mit. Die schwarze Lanz scheint eingerostet. Die weiße aber auch, du Narr. Warten wir's ab. Geht's nächstens besser, umso gut. Dann fließt des weißen Ritters Blut. Oder des schwarzen. Man wird sehen. Das wird da wohl zu Ende gehen. Jetzt! Jetzt! Itzt! Itzt! Oh, ist mir schlecht. Was mach ich hier? Es klingt nach einem Rosse unter mir. Vertrauter Laut. Doch warum unter mir? Ich bitte. Es ist lange her schon, dass ich ritt. Oh, oh, Hilfe! Hilfe! Was ist im Spiel? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh ja! Mein schwarzer Ritter unbesiegt wird töten, diesen Wichtelwicht. Doch so ist's immer. Schal. Wie Schal doch. Ach. Treibt er knapp auf Blut gefällt? Tut nichts, er wird gemeuchelt auch. So kommt ins fade Spiel mir doch noch Würz. Würz, Würz. In Fahrt mit dir, du Fischling, du. Ach, spiel du dich doch nicht so auf. Mich schreckst du nicht. Es ist doch alles nur ein Traum. Thekla. Nichts als ein Traum nur, saget ihr? Ja. Dir kann überhaupt nichts passieren. Ho, ho! Ei, dann schlag zu, mein Schwert! Das Klirren der schwarzen Rüstung ist Musik! Ho, ja, to, ho, ho! Ja, Donnerritter, gib's ihm! Im Traum, der wahre Lautsal ist's und... Hier! Und hier! Und hier! Da! Schon hat er ihn umgenietet. Weiter so! Oh Schreck, oh Not! Was muss ich sehen? Aha! Er schlägt zurück hinun, hat gar den schwarzen Itzt schon auf der Erd. Bald liegt er drunter, gar der Eid der Erd. Oh weh, oh Pein, das kann nicht sein! Der letzte Lacher, der sei meine! Ha, Mensch, Meier! Er hat schon das Schwert an seiner Kehle. Gesteh, du Schurk! Wo ist der Mann, der einzig retten kann aus Backenstein? In meinem Zelt zum Bündel gut verschnürt. Und wer bist du? Noch nie hat einer dein Gesicht erblickt. Nun bist du reif, da du besiegt. Potz, Flingendreck und Hingersmal, der schwarze Ritter ist ein Weib. Die Mum vom Mathe allzumal. Ich werde verrückt. Ich auch. Potzwitz, ihr denkt ein Weib, um euch zu schützen? Das spottet jeder Tradition und spottet euer noch viel mehr. So wollt ihr gar ein Land regieren? Ha! Ach, schweig doch, du! Hab's nicht gewusst, dass Weiberleib so schwarz gerüst. Obwohl ich sagen muss, ich kenne die Dame wohl. Cruella heißt sie, Dandeville. Mein schwarzer Ritter, weh, mag's glauben nicht. Cruella de Vil! Cruella de Vil! Schweigt fürderhin vom schwarzen Ritt! Geächtet seid ihr beid, für ewig und für alle Zeit. Hinfort mit euch. Der Schimpf sei euer Knappe nun, die Schande euer Gesell. Gell? Cruella de Vil, Cruella de Vil, hinfort, hinfort, hinfort! Dideldum. Jetzt auf zum schwarzen Zelt. Dort befreien wir Amtmann Müller, oder wie der hier heißt. Gleich. Donnerritter, hat er dir wehgetan? Er mir? Oh, ich ihm. Nie wieder soll die schwarze Brut regieren über dieses Land. Nie wieder mehr in alter oder neuer Zeit. Oder neuer Zeit. Neuer Zeit. Zeit. Zeit. Zeit. Zeit. Zeit. Bin ich? Ach ja, zu Hause, in meinem Bett. Komischer Traum. Aber jetzt muss ich in die Schule. Zur Mathearbeit. Hey, Annie. Du, ich muss dir was erzählen. Ich auch. Ich habe was ganz Komisches geträumt. Du auch? Ja, ich war mit dir und Donnerritter im Mittelalter. Und er hat gegen den Schwarzen Ritter gekämpft. Ja. Und ihn besiegt. Woher weißt du das denn? Na, ich war doch dabei. Und dann haben wir... Amtmann Müller gefunden und befreit. Richtig. Und diese Divil, die alte Hexe, ist an allem schuld. Vielleicht sollten wir den Schneidemat mal fragen, ob so eine für ihn arbeitet. Du meinst der Traum. Wenn zwei das gleiche träumen. War Wirklichkeit? Wir waren mittendrin im Mittelalter? Jo. Wahnsinn. Und wenn es diese Hexe, diese Cruella Divil wirklich gibt, dann hat die den Amtmann Müller entführt? So sehe ich das auch. Aber wie kriegen wir raus, wo ihr Zelt steht? Komm mit. Hey, Tickler, eingehen. Wo wollt ihr denn hin? Wohl vor der Mathearbeit drücken, wa? Hast du echt einen französischen Akzent? Nö, falsch. Aber ich werd's versuchen. Büro Kurt-Schneidebad Junior, Immobilienhausverwaltung in Grundstücksmarkt. Sie wünschen? Hier ist Monsieur de Ville aus Frankreich. Ich möchte gern Monsieur Schneidebad sprechen. Ich verbinde. Ja? Ah, Monsieur Schneidebart. Hier spricht Monsieur de Ville aus Frankreich. Ich muss dringend mit meinem Doktor sprechen. Geben Sie mir Adresse in Ihre Stadt? Ja, das Hotel zum armen Ritter. Sind Sie der Vater? Ja, ich bin der Vater. Akzent, Akzent! Oui, ich bin der Vater. Sie können sofort mit ihr sprechen. Sie sitzt nämlich gerade vor mir. Oh nein, danke. Ich will ja nicht stören. Seltsam, da war Ihr Herr Vater am Apparat. Der wollte dringend mit Ihnen sprechen, aber nicht sofort. Mein Vater? Ja. Das muss ein Gespräch aus der Hölle gewesen sein. Mein Vater ist seit 20 Jahren dort. Wie bitte? Ach, ich Trottel. Ich habe ihm gesagt, wo Sie wohnen. Also nichts mehr hin, sonst klauen die uns womöglich noch den Amtmann Müller. Sag gleich Hotel zum armen Ritter, nicht zu fassen. Ja, Sie machen bestimmt auch mal einen Fehler, Madame. Wenn ich einen Fehler mag, ich bin tot. So fahren Sie doch. Was meinen Sie, was ich die ganze Zeit tue? Aber nicht schnell genug. Was wollen Sie mit meinem Lenkrad? Sie können doch mir nicht einfach so ins Lenkrad fassen. Aua, mein Fuß. Hilfe. Hilfe, so schnell dürfen Sie mitten in der Stadt nicht fahren. Nehmen Sie Ihren Fuß von meinem Gas! Sie müssen verrückt sein! Natürlich, das bin ich! Mann, können die Hände mit aus Wald? Die Füße, sie helfen mir dann immer nicht. Kein Wunder bei den Schuhen. Gleich, Donnerritter, nur noch ein paar Schritte. Wir müssen unbedingt vor denen im Hotel zum Armritter sein. Und wenn ihr sagt, wolle Malt, allein der Name zu armen Ritter, deucht mich doch recht fest. Hier, wir sind da. Jetzt schnell! Oh. Dort sind sie! Merkt! Diese Rattenbombe! Das war der andere Fuß! Jetzt rasch, bevor sie Amtmann Müller aber entdeckt. Lebe ich noch? Oder bin ich schon in der Hölle? Cruella de Ville? Aha, Sie sind. Sie meint welche Zimmernummer? 18. Sie haben gegeben mein Zimmernummer. Das Mädchen sagte, sie heißt Cruella de Ville. Ratte! Kommen Sie! Ja, ich bin hinter Ihnen. Da, Zimmer 18. Abgeschlossen. mal, der Amper Müller. Gefesselt und geknebelt, wie im Zelt vom Schwarzen Ritter. Kommt, wir befreien ihn. Das könnte euch so passen. Die Endok, aber plötzlich. Du, die Knarre sieht ja fies aus. Mach lieber, was sie sagt. Du auch, Blechmonster. Endok. Sie, Frau Deville, ich glaube, der macht das nicht. Oh, noch immer also, schwarzer König, du hinter Weibesschürze dich verbirgst. Ich trag kein Schürz, du rostiger Clown. Siehst du hier voll nicht zu viel befreit? Was trägt sie nun den Tag auf nimmer Wiedersehen? Bleib stehen, oder ich schieße. Wir prallen ab und kommen wieder zurück. Hörst du doch auf? Schieß, Frau! Sie erschießen da unten! Meme! Ich! Das ist für dich! Ich verschwinde! Sally! Hey! Der hat den Schneidebart ja schön kalt gestellt. Mit einem einzigen Schlag. Und da zum Fenster herauszuspringen. Alle Achtung. Da liegt ihr, der schwarze König, als wie die Memme, die er ist. Nicht Frevel an ihm will ich, die weil er jetzt bei Sinnen mit. Doch wer erst, heu, den Schädel spalten wird ich ihm. Nein, lass ihn, Donnerritter, der ist ein Fall für die Polizei. Ich ruf sie gleich an. Und ich befreie den Amtmann. Und was tue ich? So leicht hat die Herberg ein Verlies. Da rein ich fett ein Fläschlein Wein. Ist ja echt spitze. Das kannst du zweimal sagen. Tja, in dem Brief vom Denkmalschutzamt steht's, dass Schneidebart den größten Teil seines Vermögens als Strafe zahlen muss. Und dass er Gewerbeverbot in dieser Stadt hat. Das ist so, als hätte man ihn des Landes verwiesen. In alter Zeit. Horst Mottenstein steht endgültig unter Denkmalschutz. Und wir sind die Pächter auf Lebenszeit. Übrigens für ein Appel und ein Ei. Also, wie ihr das gemacht habt, ihr zwei Kleinen, diese Profikillerin und den Mietai auszutricksen, das verstehe ich wirklich nicht. Och. So klein sind wir gar nicht mehr. Denkst du jetzt an das Burgfräulein? Aua! Na, auf jeden Fall ruft das nach einem festlichen Schluck. Na, Opa, du hast mir doch versprochen, nicht mehr zu trinken. Auch nicht ein klitzekleines Tröpfchen? Na gut, ausnahmsweise. Hey, was ist das denn? Kein Eierlikör? Nö, Zitronenbrause. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Heißt's bei Wilhelm Busch. Und Sorgen haben wir ja nun keine mehr, oder? Danke, meine Damen und Herren des Stadtrats. Ich übergebe nun das Wort an unseren hochverehrten Herrn Bürgermeister Dr. Birne. Herr Danke, vielen Dank, Herr Kulturdezernent. Meine Damen und Herren des Stadtrates, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wie wir alle wissen, ist unser Amt für Denkmalschutz eines der rührigsten im Lande. Das stellen wir erneut unter Beweis mit einer Auszeichnung, die alljährlich vergeben wird. Das Goldene Schutzdenkmal am Hosenband. Es steht für herausragende Bemühungen um den Denkmalschutz. Die Bauten unserer Väter und Großväter und Urgroßväter und Ururgroßväter und Ururgroßväter und zu schützen und zu pflegen ist unsere vornehmste Pflicht. Und es gibt ein Bauwerk in unserer Stadt, das sich stellvertretend für viele in diesem Jahr als preiswürdig erwies. Das Haus Mottenstein, das unser hochgeschätzter Mitbürger, Herr Blasius von Mottenstein... Das bist du, Opa. Wie wahr, Thekla? ...in die romantische Herberge Haus Mottenstein verwandelt hat. Finsteren Mächten trotzend, die damit Übles im Sinn hatten. Ich nenne nur den Namen Kurt Schneidebart Junior. Darum ist es mir eine ganz besondere Ehre, den Namen dieser neuen Auszeichnung verkünden zu dürfen. Der Blasius von Mottenstein-Preis, benannt nach unserem hochgeschätzten Mitbürger Blasius von Mottenstein. Ich darf Sie nun bitten, vorzutreten, Herr Blasius von Mottenstein. Denn der erste Blasius von Mottenstein-Preis geht an Blasius von Mottenstein. Die Lobrede hält Blasius von Mottenstein. Entschuldigung, natürlich halte ich. Nein, ich. Was war denn das? Hier spricht Kurt Schneidebart Junior, den ihr all seiner Mäuse beraubt habt, ihr Harten. Entehrt und verjagt, nur weil er statt diesem lächerlichen Haus Mottenstein ein modernes Hotel mit 100 Betten bauen wollte und Minibar und Farbfernseher und Pipifaxgeräte in jedem Zimmer. Aber ich hab mir geschworen, ich komme wieder und mein wird sein die Rache. Jawohl! Aber auch ich setze einen neuen Preis aus. Die Kurt Schneidebart Junior Medaille für die hässlichste Ruine. Haus um Haus werde ich eure Stadt ruinieren. Kein Stein mehr wird auf dem anderen bleiben. Denn wenn ich hier nichts mehr bauen kann, dann will ich wenigstens alles kaputt machen. Angefangen mit... Sie raten schon, dieser idiotischen Herberge aus Mottenstein. An die geht die erste Kurt Schneidebart Junior Medaille für die hässlichste Ruine. Haben Sie gehört? Blasius von Mottenstein, Sie Nachwächter, Sie! Jawohl, ich habe dich gehört, feige Memme! Zeige dich wenigstens, wenn du mit mir sprichst. Ich nehme den Federhandschuh auf. Mann gegen Mann. Oh mein Gott, was habe ich gesagt? Tja, du hast es selbst gehört, Thekla. Rache will er üben, dieser Schneidebart, obwohl er rechtskräftig verurteilt ist wegen Nötigung, Erpressung, Entführung, Anstiftung zum Mord sowie Klingelns an fremden Haustüren und Wegrennens. Aber er hat doch keine müde Mark mehr. Wie will er dann unser Haus Mottenstein kaputt machen? Keine Ahnung, Liebes. Der Mann ist irre genug, Mittel und Wege zu finden. Du kennst ihn ja. Naja, so blöd sind wir aber auch nicht. Wenn Engin uns hilft und natürlich unser großer Freund der Donnerritter... Gott ja, unser Donnerritter und dein türkischer Kamerad. Ihr habt euch bis jetzt wacker geschlagen, das muss man euch lassen. Aber bis jetzt hat der Schneidebart auch wie ein ganz normaler Immobilienhai gegen uns gekämpft. In Zukunft ficht er aus dem Untergrund. Na, im Untergrund kennt sich unser Donnerritter aus. Schließlich ist er ein Geist und spukt schon seit über 500 Jahren. Oh, wow, you got a real ghost? Es gibt wirklich die Gespenst? Where is the camera, Nancy? For deine Bauch, Ronald. Oh. Ja, Sie können gerne fotografieren, aber später. Der Donnerritter zeigt sich erst um Mitternacht. zur Geisterstunde. Geisterstunde? How thrilling. Come on, Ronald. Let's photograph here in Zuerst's Hofbrau house. I'm coming, Nancy. Bye-bye, then. Bis zur Geisterstunde. Oh, vielleicht war es doch keine so gute Idee, Horst Mottenstein in eine Herberge zu verwandeln. Vor allem, wenn der Schneidebart herumspukt. Vielleicht sollte ich mal wieder ein Schlückchen Eierlikör trinken. Nix da. Den Schneidebart, den schaffen wir. Den haben wir schon immer geschafft. Aber sag mal, liegt das Hofbräuhaus nicht in München, Opa? Ist das unser Problem? Mottenstein, oh Mottenstein. Das Ende naht, Showdown. Aber wie, woher, wann und warum? Tja, Fragen, Fragen. Oh, diese schnöde Welt um mich her, vergnügungstrunken. Was bin ich? Wohin gehe ich? Wie stelle ich's an? Was bringt das morgen? Fragen! Hast du Fragen? So, komm ins Zelt! Madame Hubuxgaya blickt in die Zukunft! Macht 99 Mark! 99! Ra! Fragen! Hast du Fragen? Das ist die Antwort. Herr Rabe, weis mir den Weg. Ah, feiner Herr! Nobler! Tritt ein! Bring Mäuse rein! Danke! Hier geht's lang! Ist das Weihrauch oder Ihre Zigarre, Madame? Gute Zigarre, teure Zigarre! Gegrüßet seid ihr, vornehm Herr. Kommt näher, setzt. Was kann ich für euch tun? Wie bitte? Ach so, nun ja, eigentlich komme ich... Schweigt! Lass blicken mich in mein Kugel. Ei denn so, was ich sehe, ihr kommt die Zukunft zu erspähen. Woher ihr wisst's? Die Kugel macht es offenbar. So nehmt den Platz und harret wohl das, was die Kugel prophezeit. Vorausgesetzt, ihr habt den Kies. Was? Mäuse, Kohn, Eier, Kröten, Moos, Piepen, Zaster, Möpse, Mammon, Klötze, Knöpfe, no. Scheine, Lappen. 99, Mark 99. Oh. Ja, gut, es sei. Ich bin dabei. Oh, zeige mir, oh Kugel mein, was wohl die Zukunft bringe diesem Herrn. Ja. Rumlarum Löffelstiel. Wie bitte? Sorry, falscher Text. Sprich, Kugel, du aus edelstem Kristall. Was blieht dem feinen Herrn, der itzo auf dem Stuhle hockt? Bitte? Ich sehe. Ja, viel. Viel ich sehe. Die Zukunft bringet euch, verehrter Herr, gar viel. Alles gut. Und weiter, präziser. Und Glück, wie es mancher sich erhofft. Ja. Vernichtet wird der Feinde Schar und Herrscher seid ihr bald der Stadt. Das ist gut. Des Landes auch. Der Elemente gar. Das hört man gern. Der Elemente 4. Feuer, Wasser, Erde und die Luft. Jawohl. Strebt ihr nur alles an. Die Sterne stehen recht. Recht. Was ihr euch wünscht, es kommt euch zu. Fast wie von selbst. Ich sage fast. Drum nehmt euch Hilfe aus dem Untergrund. Hilfe. Untergrund. Ich schreibe mit. Der Elemente 4. Wie gut. Ich danke euch. Dank auch dir, kristallene Kugel. Der Elemente 4. Welch teuflisch guter Plan. Ein Hopsa, unverzagt. Der nächste König, Bundeskanzler gar, heißt Schneidebart. Mach 99, Mark 99. So nimmt es hin. Öl war die Botschaft mir. Wert alles, was sie kostet. Brauchen Sie ein Quittung? Nein, nein, nein, hinfort sein. Holdrio! Zu Taten will ich schreiten. Jetzt. Ja, Holdrio! Wieder so ein Depp! Ein ganz schlimmer. Der bringt es nie zu was. Hauptsache, er hat gezahlt. Das hat er. Was gibt's zum Abendessen? Keine Ahnung. Kann ich hell sehen? Hey! Aufwachen! Wach auf, mein Sohn! Vor dir steht Kurt Schneidebart Junior, der Immobilienkönig der Stadt. Hau doch ab. Vor dir liegt der Kaiser von China und der will schlafen. Steh auf, du nichtswürdiger Sohn einer Schnapsflasche und einer Kanalratte! Du weißt nicht, wen du vor dir hast. Wenn du hier rumrennst im Abwasserkanal, bist du ein Penner wie ich. Also lass mich in Ruhe. Ihr aber, die ihr pennet, verdammt werdet ihr sein am Tage des Erwachens. Das ist aus der Bibel, mein Sohn. Hieronymus 8, Vers 21. Ich aber sage dir, hau ab, oder du wirst mächtig eins aufs Haupt kriegen. Kanalkalle 1, Vers 1. Du bist mein Mann. Ich mach dich reich. Schnaps in Hülle und Fülle. Brathähnchen und Kartoffelsalat, Bier, Bier und nochmals Bier. Oh, das klingt schon besser. Her damit, Kumpel. Ja, dann folge mir. Ich schlage dich zum Ritter. Ich glaub, der spinnt. Oder spinne ich? Wo ist das Hähnchen? Wo ist das Bier? Hier ist das Hähnchen. Hier ist das Bier. Ich folge dir. Schmiede das Schwert! Potz, holde Maid und türkischer Freund, was treibt euch um zu später Stund? Wir haben wieder mal ein Problem. Und das heißt immer noch Schneidebart. Der Bube gibt noch immer laut. Ist nicht genug, dass über beide Ohren das Fell ihm wart gezogen? Der gibt nie auf. Höchstens, wenn er tot ist. Und selbst dann? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht spukt er dann auch, der Schneidebart. Zwar hat es Geister gut und bös, all wie die Menschen auch, aus denen sie gemacht. Allein den Stutzebart möcht als Kumpan nit wünschen mir. Jedenfalls, jetzt will er unser Haus Mottenstein endgültig zur Ruine machen. Wie wissen wir leider noch nicht. Wenn er es nicht kriegen kann, macht er es eben kaputt. Deshalb müssen wir höllisch aufpassen, Donnerritter. Ei, bald das Schwert hier geschmiedet. Zum letzten Waffengang ich trete an. Es ist hohe Zeit. Mit Spuken mag ich, bis die Welt vergeht. Darüber reden wir, wenn der Schneidebart unschädlich gemacht ist. Jetzt müssen wir erstmal so eine Art Wache aufstellen. Wir passen bei Tag auf und du bei Nacht. Ist das okay? Es ist mir okay, für wahr. Werd wachen über dieses traute Haus, das Unbill ihm nicht widerfahrt. Prima, dann können wir ja sowas wie einen Schlachtplan entwerfen. Also, Thekla, du bist zuständig für das Innere des Hauses, ob's da was Verdächtiges zu entdecken gibt und so. Also eingeschmuggelte Päckchen mit Dynamit, Feuerfallen, überzählige Kabel und so weiter. Ich übernehme das Grundstück und patrouilliere rings ums Haus. Du, Donnerritter? Eine Frage verstattet mir. Welche Aufgabe füllt mein Nachfahr, der heißet just wie ich, Blasius von dem Mottenstein, den Onkel ihr Ott Opa nennt? Oh je, der Opa. Der hat sich wieder dem Trunke ergeben. Kaum wird's brenzlig, schon schluckt er Eierlikör. Rumpfe, mein holdes Kind. So übel deucht mich der Gedanke nicht. Nen wackeren Schluck mag selbst nicht tun. Oh, Verwandtschaft. Wie die Ratten. Nur ich trage das schwere Gepäck und er gar nichts. Was krächzt er? Fauler Gesell. Wird ihm sein Päckchen gar zur Last? Päckchen. Ich sehe nicht mal, wohin ich trete. So viel haben sie mir aufgehalst. Wenn ich ausrutsche, fliegt der ganze Kram ins Wasser. Was hüte wohl. Wenn wir Haus Mottenschrein zerstören wollen, muss diese Fracht trocken bleiben. Was spricht die Wahrsagerin? Gebieten werd ich, ahnungsloser Bursch. Über die Elemente all. Das Feuer, Wasser, Erd, die Luft. Eins nach dem anderen killt das Haus. Feuer zuerst. Was springt eigentlich dabei raus, wenn Sie dieses aus Mottenstein in die Luft jagen? Sie sind doch geschäftsbar. Ha! Der schnöde Mammon kann mich nicht mehr locken. Ich will Rache. Genugtuung für die Schmach, die man mir angetan hat. Doch halt. Ich denke, Justament sind wir unter der Einfahrt zu Haus Mottenstein. Gut. Los, Knappe. Schieb den Kanaldeckel mir beiseite. Ich denke, ich bin Ritter. Außerdem, wie soll ich das machen mit dem ganzen Kram im Arm? Verwarnter Ochs! So tue ich selbst. Schabalot! Wie weiche mit! Dieser hundsblöde, hirnbrennende Eisendeckel! Kanalkalle, gib mir 2 Stangen Dynamit! Wenn Sie es eventuell nehmen könnten, Boss. Meine dritte Hand steckt in meiner Hosentasche fest. Ach, her damit. Solch hübsche Stängleinbumm. Ihr zwei sollt von dem Deckel mich befreien. Stängleinbumm? Entweder spinnt der oder ich. Die eine hier, die andere da. Und Feuer nun. Das erste der 4 Element. Jetzt schnell weg! Verstehst du mir, Wendebursch? Wieso rempeln Sie mich an? Ich verliere doch das Gleichgewicht. Hilfe! Hilfe! Mein schöner Stein ist doch noch nass! Weil es geklaut und nicht mehr zu gebrauchen. Nass, nass, das ganze Dynamit! Hilfe! Da, Boss. Den Deckel vom Fuß haben wir gleich. Du redest nicht, andere Kerl! Also ihr Dings, ihr erstes Element, das Feuer und den großen Bumm. Also ich glaube, den können wir uns abspielen. Das gute Frühstücksei. Eines für jeden Gast. Bitte, danke. Thank you very much. Danke. Köstlich, köstlich, dieses Frühstücksei. What a nice soft boiled egg, Nancy. Don't you agree? Oh, absolutely, Ron. You can say that again. Well, what a nice soft boiled egg. Das Frühstücksei, das Frühstücksei, da wird mir so frivol dabei. Das freut mich, dass Sie sich wohlfühlen in unserer Herberge Haus Mottenstein. Liebe Gäste, ich wünsche weiterhin ein fröhliches Frühstück. Danke. Gibt es schon ein Lebenszeichen von Schneidebart? Gestern Nacht hat es draußen gekracht, berichtet der Donnerritter. Engin hat heute Morgen nachgeschaut und entdeckt, dass ein Kanaldeckel gesprengt worden ist. Was? Dürfte ich um den Zucker bitten? Dann Ein Kanaldeckel? Warum das denn? Vielleicht schleicht er ja durch die Abwasserkanäle, damit man ihn nicht sieht. Aber wir passen auf, keine Angst, sobald er sich draußen zeigt. Ja, was dann? Dürfte ich mal die Marmelade haben? Danke, danke, danke. Das sehen wir dann. Könnte ich auch mal das Salz bekommen, bitte? Ja, bitte schön, mein Kind, hast du das? Vielen Dank. Mit dem wären wir schon fertig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hat wer den Honig, bitte? Sie machen es einem nicht leicht, Boss. Besonders, als sie hinken und wirklich nichts tragen können. Schweig, Pumpe, du. Erinnere nicht an meine Pein. Der Fuß ist Matsch. Man kann nicht denken dran. Aber darf man erfahren, warum wir diese ganzen Röhren durch die Gegend schleppen, Boss? Das ist doch klar wie Königsberger Klopse. Wasser. Na, klingelt was? Nee, bei dir klingelt's nur, wenn du Durst hast. Das zweite Element, das Wasser, na! Das Wasser löscht doch. Und außerdem schmeckt's nicht. Und zerstört gründlicher noch als Feuer selbst. Das ganze Haus wird vollgepumpt. Wird gründlich ausgespült. Vom Lappensee die Rohre wird direkt nach Mottenstein verlegen. Dann gilt's nur noch die Pumpe zu klauen im Wasserwerk. Haus Mottenstein wird weggeschwemmet. Stein um Stein. Wenn's diesmal klappt, den Lappensee in ein Haus zu pumpen. Darauf muss man erst mal kommen, Boss. Ja, mein Sohn. Nur im Verbrechen zeiget wahrlich sich Genie. Doch hier jetzt, jung ist nicht die Nacht. Die Tat, sie muss getan sein, ehe der Morgen graut. Komm rein. Du bist 5 Minuten zu spät. Ey, jetzt geht's aber los. Du hörst ihn ja. Ob er uns wirklich verlässt, wenn er sein Schwert zu Ende geschmiedet hat? Och, ich denke, er wird's einfach nie zu Ende schmieden. Er wird einfach nie damit fertig sein. Dann kann er bleiben. Au ja. War er das? Ja. Was ist denn da unten los? Oh oh. Da naht er schon. Ja. Was? Rache, Ritter, Risiko? Rau, Ratten, Rätsel. Quatsch. Wie Rost? Was? Rost? Mit mir nur, liebe Kind, in Sintflut ist im siebten Mal. Sintflut? Was ist denn das? Das gibt's bei euch gar nicht. So eine Art Superüberschwemmung. Ich mag nicht rösten. Nein. Hör auf zu weinen, sonst rostest du von innen. Seht, dorthin, wie es ins Gewölbe flut. Mit frömmstem Wackeln Rittersmann in seiner Rüstung gehen. Was ist das? Ein Wasserrohrbruch? Und schon der halbe Keller überschwemmt. Das glaube ich einfach nicht. Du meinst Schneidebart? Was für der feige Hund. Die Glieder wieder lähmen mir mit Hass. Und wie sollen alle ertrinken? Wie macht er das nur? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir es abstellen müssen, bevor das Wasser noch höher steigt. Hol an! Du steckst es ab! Kannst du schwimmen? Ja, schon. Dann müssen wir da rein und die Löcher zustopfen. Schnell! Ja. Eile tun! So wie das Wasser da reinschießt, das mache ich besser allein. Ich zieh mich aus. Da, es lässt nach! Tatsächlich. Es tröpfelt nur noch. Wir sind gerettet. Das Wasser hört zu fließen auf. Was ist denn jetzt los? ist jetzt los? Das Wasser hört zu fließen auf. Der See ist alle. Das ist alles. Oh Not, oh Pein, wie kann das sein? Darf nicht dem tiefen Seemann mehr vertrauen. Obacht, du Knapp, gleich werde ich hauen. Scheint mir ein Tümpel gewesen zu sein, eine Pfütze. Schockschwere Not, das füllet nie Haus Mottensteine bis zum Dach. Wir können ja noch ein bisschen nachpinkeln. Dann muss aber ein Kasten Bier her, Boss. Oh, schweig, du Obertrottel, du. Bringst mir nur Unglück, Rabenzell. Will mit dem Rohr dich lehren wohl. Die Frechheit aus dem Leib dir treiben. Aua. Aua. Was soll das? Dann aua! Und da, uns fort vermaledeit. Das lass ich doch mit mir nicht machen. Da hau ich doch glatt zurück. So, magst du ein Duell, vermessener Bursch? Das sollst du haben. En garde. Feuerto, ho, ho. Feuerto, he, he. Aua. Also entweder der spinnt. Oder ich? Beide! Beide! Vorsicht mit den Metallkanistern! Lümmel, du! Mein ganzer Körper ist ein blauer Fleck. Ich auch nicht. Das werde ich dann nie vergessen, Bursche. Wegen dir kann ich mich kaum noch bewegen. Wegen mir? Sie haben doch angefangen. Willst du schon wieder damit anfangen, du Sohn einer schwindsüchtigen Schnapsdrossel? Schreien Sie nicht, sogar die Ohren tun mir weh. Vorsicht mit den Kanistern, habe ich gesagt. Ja! Was ist da überhaupt drin? Warum haben die so komische Löcher? Damit die Tierchen dich besser sehen können. Da ist was Lebendiges drin. Kleine Monster. Du sollst sie nicht fallen lassen, du Unglücksrabe. Aua! Aua! Aua! Aua! Aua! Aua! Aua! Was sind denn das für Viecher in den Kanistern? Und wann gibt's endlich wieder Bier? Sind Boten all des dritten Elements, der Erd. Damit Haus Mottenstein soll endlich untergehen. Drittes Element? Erde. Wie wollen Sie das Haus putt machen mit Erde? Einfach zuschütten? Dafür braucht man schwere Maschinen. Sagte ich nicht, dass ich Boten sind? Bewohner sind's der Erde nur. Und klein. Ein Heer von ihnen schick ich in die Schlacht. Dem Nichts kann dort mehr widerstehen. Anfressen werden sie alles. Wir werden alles untergraben. Was sind das für kleine Boten? Termiten werden sie genannt. Den Ameisen sehr verwandt, doch feuerrot. Leben im Erdreich, fressen Holz und alles, was im Wege steht. Zehntausende und mehr in diesem Büchsensamen. Bereit auf Mottensteine zu marschieren. Ist das eklig. Ja. 10.000 Ameisen. Aber genial. Her mit den guten bösen Tierchen, Knapp. So lang musstet ihr hungern schon. Gleich seid ihr frei und dürft euch laben. Haus Mottenstein soll sein das Festbankett. I have an idea, Herr von Mottenstein. Die berühmte Frühstücksei. Wir klopfen heute alle gleichzeitig. Oh, Ron, what fun. Yes, auf Kommando, okay? Die Ei nehme hoch. Come on, come on, everybody. Hoch, yes. Ist das nicht ein bisschen albern? No, come on. Naja, also gut, meinetwegen. Erhebe dich, du holdes Ei. Jawohl, hoch das Ei. Ach, du liebes Lieschen. Und jetzt hoch mit dem Löffel und auf drei, wir schlagen zu. Ready? Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, was war das? Da, die alte Standuhr. Ihr Holz völlig zerfressen. Ah, und das war der Sekretär. Oh, unser schönes altes Klavier. Schneidebart. Wie, was? Seid mal alle still. Dieses Geräusch. Ah, wer? Little red things. Just relax. Und sie bewegen sich. Ameisen. Unsere Operndiva ist in Ohnmacht gefallen. Hilfe! Die Ameisen. Wir hatten doch nie Ameisen. Und solche großen schon gar nicht. Das sind Termiten. Die nehmen wir gerade in Bio durch. Die kommen eigentlich nur in den Tropen vor und fressen alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Da, sie nähern sich dem Tisch. Oh, Ron, Ron, they're coming. Oh, sie werden uns alle auffressen. Frau Meier-Moldenhauer, Frau Meier-Moldenhauer, aufwachen. Was ist? Wo bin ich? Die Termiten kommen. Sie werden uns alle auffressen. Oh! Schnell, Opa. Wir müssen uns irgendetwas einfallen lassen, um sie zu stoppen. Man kann sich nichts einfallen lassen. Entweder es fällt einem ein oder nicht. Nicht hinschauen, Nancy. Vielleicht sie gehen wieder weg. Halt! Ich habe eine Idee. Ja, was? Gott sei Dank. Yes. Termiten fressen zwar fast alles, aber am liebsten mögen sie Süßes. Wir müssen den ganzen Honig und die Marmelade in einen großen Topf tun. Da, in die Blumenvase. Die Blumenvase. Die Blumenvase. Die Blumenvase. The flower vase. Schnell, alle Reste vom süßen Zeug reinschütten. Auch den Zucker und das Müsli und den Pudding und die Crunchies. Und jetzt her damit. Wir müssen es vor sie auf den Boden stellen. Dann marschieren sie hoffentlich alle rein und bleiben kleben. Alle? Naja, die ersten paar tausend. Und dann haben wir Zeit genug, in die Küche zu laufen und noch mehr Süßes zu holen. Also, mal sehen, ob's klappt. Tatsächlich. Sie marschieren im Gleichschritt die Vase hoch. Das erinnert mich an meine Militärzeit. Was erinnert Sie an Ihre Militärzeit? Die Termiten, die marschieren wie eine Armee. So, jetzt haben wir 6 Vasen und 23 Töpfe, 18 Kannen und 2 Sektkübel voll mit süßem Zeug und Termiten. Wahnsinn! Das war der teuflischste Plan von Schnallbart. Jedenfalls bis jetzt. Bist du denn sicher, dass er dahinter steckt? Wer denn sonst? Der wollte uns das Haus unterm Hintern wegfressen lassen. Und uns dazu. Ich kann's nicht glauben. Na, im Moment haben wir jedenfalls Ruhe. Bis zum nächsten Angriff. Jetzt gibt's nur noch ein Problem. Was? Wo sollen wir mit dem ganzen Termitenkompott hin? Ich weiß nicht. Vielleicht mögen's die Ratten im Abwasserkanal. Gute Idee. Na, sieht man schon etwas? Einstürzende Altbauten. Zerfressene Mottensteine. Oder steht das Ding noch? Aber jetzt kommen welche raus. So eine Art Prozession von den Hausbewohnern. Das ist gut. Sie evakuieren, verlassen das Haus, bevor es über ihnen zusammenfällt. Die tragen alle was? Natürlich, ihre habseligen Armseligkeiten. Nein, sieht aus wie Töpfe, Vasen, Kübel, Eimer. Sie kommen direkt auf uns zu. Lass sehen. Was will man von uns? Ich zieh den Kopf ein, Boss. Gott Frevel! Womit bewirft man uns? Sag ich doch, Töpfe, Kannen, Vasen. Wie lachhaft! Doch geh du nur und untersuch's. Da ist so eine klebrige Masse drin. Du hast die halbgefrorene Sirup mit Einlage. Halbgefrorene Sirup mit Einlage? Genau. Denn in dem Sirup sind ihre Termiten. Und teuflisch, Kleffraspack! Zum dritten Mal, entrinnt ihr der Attack. Doch können wir Schneidebarten mit, sofern ihr glaubt, dass er verzieht. Auf, itzt gar's zum letzten in Gefecht. Das Schlimmste kömmt noch. Ist euch recht? Vorsicht, ein Topf. Aua, ein Topf! War besser als das letzte Mal. Kannst ruhig auch klatschen, Engel. Wenn ich klatsche, denkt dein Onkel, ich verarsche ihn. Also lass ich's lieber. Der Knabe hat Rechte. Wenn das besser war als beim letzten Mal, dann war's beim letzten Mal eben noch schlimmer. Ich höre dir jedenfalls gern zu, Opa. Spiel doch noch ein bisschen. Das hat so etwas Gemütliches. Gemütlich, ja. Schaut doch mal zum Fenster hinaus. Diese Abenddämmerung. Nicht Tag, nicht Nacht. Ich liebe diese Stunde, sie strömt solche Ruhe aus. Und hat doch auch was Magisches. Gott sei Dank greift der Schneidebart nicht in den Abendstunden an. Das würde ich ihm wirklich übel nehmen. Nanu, die alte Standuhr lebt doch gar nicht mehr. Nanu, wieso schlägt eine kaputte Standuhr die Zeit? But Sir, this is ein Geisterhaus. Sie haben nicht gewusst? The ghost of a grandfather clock. Oh, you're so funny, Ronald. Spielen wir weiter. Ich setze 10 Mark blind und kaufe eine Karte. Oh, Poker, er hat gerade erst gelernt und schon, er will uns aussehen. Herr mit den Haxen, heiter Hitze der Hirt, heiatoho. Das kommt mir bekannt vor. Was ist das? Ah, Herr von Mottenstein, das ist Wagner, die Walküre. Ach, wie oft habe ich sie gesungen, die Brünnhilde. Heiatoho, heiatoho, heiatoho. Bravo, danke, danke, das bin ich gewohnt. Und kochen können Sie auch? Es riecht jedenfalls verführerisch. Ja, ja, Kalbsachsen, alla Don Giovanni. Darf man davon kosten? Wo denken Sie hin, Herr von Mottenstein? Ich koche für alle. Ah, welch köstliche Nachricht. Oh, ja, toho. 3 Aces. Aha, ich habe eine Full House. Und ich eine große Straße. Gewonnen, der Topf gehört mir. You see, Nancy, er macht uns arm. Nur, was ist das? Mein Gewinn bewegt sich. Alles bewegt sich. Ron, what is it? The house. It's trembling. Yes. Hoppla, was ist das? Das ganze Haus zittert. Sogar meine Kalbshaxen. Herr von Mottenstein, was geht hier vor? Ich habe keine Ahnung. Haben Sie öfter Erdbeben? Eigentlich nicht. Es sei denn... Es sei denn was? Nichts. Ich muss zu meiner Nichte und ihrem Freund. Fürchten Sie sich nicht. Legen Sie sich flach auf den Fußboden, aber fürchten Sie sich nicht. Oh! So plötzlich wäre man nicht nötig gewesen. Also doch schon abends. Du meinst, schon wieder Schneidebart? Wer denn sonst? Ja, wie macht er denn ein Erdbeben? Kekla, Engin, ist er da schon wieder? Es wird stärker. Was machen wir jetzt? Gute Frage. Wie kann denn ein normaler Mensch Erdbeben herstellen? Gute Frage. Aber allmählich brauchen wir mal eine gute Antwort. Das kann kein normaler Mensch. Opa, du hast recht. Deshalb müssen wir jemand zu Hilfe rufen, der auch kein normaler Mensch ist. Du meinst Donnerritter? Ja, aber wo ist er um diese Zeit? Sonst spukt er immer erst nach Mitternacht. Überlass das mir. Ich werde ihn schon aufstöbern, euren Donnerritter. Es funktioniert gut! Ihr habt euch selbst wohl übertroffen, verehrter Daniel Düsentrieb. Erfindergenius, der ihr seid. Respekt, ich zolle eurem Apparat. Das Maschinchen brummt ja ganz schön. Und die Erde lässt es soweit prima beben. Aber haben Sie nicht gesagt, dass jetzt das vierte Element dran ist? Die Luft? Jawohl, du Tumpakselle mein. Sturmgenerator heißt der Apparat. Beginnt mit Beben erst, steigt in die Höhe dann. Wirbelt auf die Luft. Hinweggefegt wird das Haus Mottenstein vom Sturme. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ich drücke Stufe 2. Kommt, Heft gewinnt. So wallet auf. Sturmgenerator, tu dein Werk. Jetzt gibt es kein Entkommen mehr. So sei es denn. Geschmiedet bist du, wackeres Schwert. Zum Ende geht's. Will säumen nicht. draus harret mein das letzte Gefecht. Drum, Horido, und unverzagt, noch einmal gilt's zu kämpfen jetzt! Was? Welch ein Wetter ist's! Welch Sturm gebraust das tote Seelenbild zum Spuk! Ja! Hier ich komm! Verflucht das Stutzemar! Die Kirch mit dir zu wechseln! Steh bereit, zur Hölle mit dir zu fahren! Oh ja, oh, oh, oh! Donnerritter! Ei, lasst nicht säumen, mich, ihr braven Kind! Hat der Opa mit dir gesprochen? Du musst vorsichtig sein! Vorsichtig? Ich? Ein Geist! Allwohl, die letzte Aufgabe hat er mir erklärt. Und die heißt jetzt ab und für da da. Steigerbar! Bin ich Mottensteigster Geist! Bitte nur, auf dass ich meine Forderung präsentiere! Forderung? Witz! Gezählt sind die Tage deines Siegler! Weg zum Kampf! Der Ritter Blasius von Mottenstein! Der ficht den letzten, besten Strauß! Bist du gerüstet, Bube? Sprich! Pass auf, Donnerritter! Er ist sich seiner Sache zu sicher! Hey, ob gerüstet ich denn wär? Doch wohl! Die Windrost trag ich und fest die Brust zum Sturm ist! Tritt näher! Näher! Näher, Jura! Wie gesteht mir? Der Sturm will! Donnerritter! Donnerritter! Zu spät! Die Windhose hat ihn erfasst und wirbelt ihn hoch! Soll er uns büßen, der Schneidebart? Komm, die Maschine da, die macht den ganzen Wind! Wenn ihr, die tapferen Kind, seid mir willkommen, Voldemeid und wackerer Türk. Und sofort unser Donnerritter wieder runter, du Schocke. Wisst ihr nicht, was eine Windhose ist? Als wie ein Strudel packt sie Mann und Maus und tragt sie himmelwärts auf Nimmerwiedersehen. Der Knacki an der Maschine sieht ja ziemlich finster aus. Erst kommt der Schneidebart dran. Und wie der Sturm den Ritter reißt. Haus Mottenstein wird auch verweht! Wir müssen ihn auch in die Windhose treiben. Dann überwältigen wir den anderen und stellen das Ding ab. Bist du bereit? Du bist verrückt. Also, los! Los! Ja! Was? Ihr stürzt euch auf mich! Doch halt! Doch halt! Und treibet ihr mich hin zur Windhose da! Dalle, du Hilfe! Halt! Halt! Was macht ihr mit meinem Boss? Na, siehst du doch. Der große Staubsauger hat ihn weggeputzt. Und du bist der Nächste. Nein, nein. Verschont mich bitte. Ich bin weitgehend unschuldig und du garantiert nichts Böses mehr. Ehrenwort. Ich lauf jetzt einfach los, ja? Und zieh in eine andere Stadt. Tschüss. Halt! Wir brauchen dich noch. Weg ist er. Aber wie kriegen wir jetzt die Windmaschine zum Stehen? Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie einen Knopf, auf dem Stopp steht? Hilf! Gütiger Himmel, hilf! Wo bin ich denn? Im Auge des Orkans, mein Freund. So sprich, was führe dich allhi in diese Windgehos? Spar dir den Spott, du Blechgerüst! Ein grässlich Schicksal, lass mich deines teilen. Doch bist du Geist! Und ich ein Mensch? Mensch? Du? So gut ein Igel könnt zum Ruhekissen dienen. Die schwarzen Taten dein, sie sind gezählt nun. So still ist's hier. wann keiner spricht. Oh, die schwarzen Taten mein. Oh ja, ich seh's. Gefangen bin ich selbst darin. Und rechtens so, fürwahr. Es ist so still. Ich geb's ja zu. Arglistig war ich. Immer da. Die Welt mir Beute allzumal. Hilf meiner Seele der Himmel nun. Zum Ende gart's. Ich merke es wohl. Putz, Schneidebärtchen. Hör ich gut? Bereust gar, was du getan? Ei wohl. Was sonst wär denn zu tun im Angesicht des Todes? Will mir im Jenseits doch ein Grundstück freien, vielleicht den Immobilienhandel tun? Hoho, ich wusst's. Du bleibest immer da, als wer du bist. Und dennoch, Bruder Schneidebart, in dieser Stund reich mir die Hand. Ein Ziergegner warst du schon. Die Maschine hat so viele Knöpfe, aber auf keinem steht Stopp. Den Knacki können wir auch nicht mehr fragen. Der ist bestimmt schon in Honolulu. Ah, aber wie wäre denn das? Der Sturm lässt nach. Wie hast du das gemacht? Ganz einfach. Ich hab den Stecker rausgezogen. Den Stecker rausgezogen? Da hätte ich auch drauf kommen können. Nanu, die Windeshoos erschöpft sich. Sie löst sich auf. Was meinet dies? Ei nun, das Fallen wirst du auf die Erde, wie meine Rüstung auch. Zur Erde fallen? Oh Schreck, tut das nicht weh? Nicht himmelwärts ein sanfter Tod, nein, erdgebunden höllengleich. Gib mir die andere deiner Hände auch und halte fest. Die Rüstung mildert deinen Fall. Oh ja! Oh! Ja! Und dann, padauz, sind sie uns vor die Füße gefallen. Erst die Rüstung, dann der Schneidebart. Aber die Rüstung war leer. Aber den Fall vom Schneidebart hat sie ganz schön gebremst. Jedenfalls ist er mit dem Leben davongekommen. Der Unhold, der! Na, inzwischen ist er auch nicht mehr das, was er mal war. Und unser Ritter ist jetzt erlöst. Das sagst du so traurig, Kind. Naja, für ihn ist das sicher okay. Aber uns fehlt ein bisschen. Das ich glaube, don't we, Nancy? Oh yes, Ron, we do. It's rather sad, isn't it? Yes. Was ist das? Ich dachte, euer Ritter spukt nicht mehr. Er ist doch erlöst. Ist er auch. Ja, und wer scheppert dann durchs Haus? Je nun, wie gesagt, unser alter Feind war nach seinem Fall wie ausgewechselt, lampfromm und zerknirscht. Ja, gar nicht mehr der alte Schneidebart. Obwohl immer noch ziemlich plemplem. Ja, und weil er eben nirgendwo mehr zu Hause war. Und weil er schon genauso geredet hat wie unser Donnerritter. Und weil er uns irgendwie leid getan hat. Haben wir ihn eben bei uns aufgenommen. Oh, das war recht bekannt. Ja, ja, und an Sonn- und Feiertagen, da darf er die verwaiste Rüstung meines Urahns anziehen und durchs Haus spuken. Das ist seine ganze Lust. Hi-yo-to-ho!